Franz Josef Strauß. Mich können Sie nicht stoppen. Ich bin da. Ein Porträt in Originaltönen von Jürgen Roth. Auftakt. I think I should be more careful in the selection of friends. I think I was not too reckless. I think I was sometimes too good-minded. On the other hand, I was used to take fast decisions. That was good sometimes, sometimes it was wrong. Ich bin nicht dafür bekannt, dass ich Kreide fresse, um eine angenehmere Stimme oder eine angenehmere Diktion vorzutäuschen, sondern ich bin dafür bekannt, dass ich das sage, was ich denke, und dass ich auch das denke, was ich sage. Das sind doch alles diese Verbrecher und Hundsfotti und Volksverhetzer, die hier auch außerhalb der Reihe an der CDU, CSU ihr Unwesen treiben. Sie haben ja immer recht, nicht? Dazu haben Sie auch den bestimmten Buchstaben in Ihren Parteinamen. Sonst sind Sie ja überhaupt keine Partei. Sieht man denn nicht, meine Damen und Herren, wie sich allmählich die Falle schließt? Sieht man denn nicht mehr, wie sich das Netz zusammenzieht? Ich habe immer gesagt, auf dem Vorwurf, ich sei ein kalter Krieger, lieber kalter Krieger als warmer Bruder. Dieses dämliche Gejauli und Gebelle, Strauß raus und stopp, Strauß raus. Franz Josef Strauß, geboren 1915 in München, gestorben 1988 in Regensburg. Von der Parteien Gunst und Hass verwirrt, schwankt sein Charakterbild in der Geschichte, heißt es in Friedrich Schillers Wallenstein. Der Parteienforscher Franz Walter merkt an, niemand, mit Ausnahme vielleicht des Sozialdemokraten und ehemaligen Kommunisten Herbert Wehner, hat die politische Landschaft derart schroff in polarisierte Heerlager geteilt wie er. Der Spiegelgründer und Verleger Rudolf Augstein nannte Strauß einen Mann mit Eigenschaften und bezeichnete ihn als den sicherlich bedeutendsten Politiker Bayerns seit 1918. Und der Strauß-Biograf Werner Biermann resümiert, für die einen war er der charismatische Heilsbringer, Beschützer der Unterdrückten. Für die anderen der affärengebeutelte und skrupellose Machtmensch, der über Leichen ging. Und ich bin kein Miles Gloriosus Angeber. Ich heiße weder Helmut Schmidt noch Willy Brandt, Gott sei Dank nicht. Ich betrachte mich ja wirklich als alten Churchill. Es war ein großer Liberaler, Friedrich Naumann, der damals 1911 sagte, was nützt uns die beste Sozialpolitik, wenn die Kosaken kommen? Für mich war der Strauß eigentlich immer eine wunderbare Figur für das Kasperltheater. Politik ist ja in meinen Augen keine Wissenschaft, sondern eine Kunst. Politiker und Schauspieler haben manches gemeinsam. Ferner glaube ich, dass es in der Kunst der politischen Verstellung größere Meister gibt als mich. Alle Gräuel der Hölle wurden an die Wand gemalt. Alle apokalyptischen Todesreiter wurden durch das Land getrieben. Wir weisen das heute noch niemand mehr. Keine alte Sau. Franz Josef Strauß. War er ein Egomane, wie Klaus Blömer, ehemaliger außenpolitischer Berater von Strauß, schreibt? Litt er unter der Hybris eines Kriegers, der sich unverwundbar wähnt, wie Thomas Schuler in dem Buch Strauß, die Biografie einer Familie, behauptet? Wolfgang Benz, Historiker: Franz Josef Strauß führte ein Leben, in dem Arbeit und Schaffenskraft, Lust an der Macht, an männlicher Selbstdarstellung, an praller Sinnenfreude und am Krakehlen, an jeder Art von Kraftentfaltung und Geselligkeit eine Einheit bildeten. Kurt Scheel, Publizist: Oft und wie mit Lust bewegte er sich als Politiker am Rande der Legalität. Was ich begrüße oder nicht begrüße, hat die Weltgeschichte noch nie besonders beeinflusst. Ich halte ihn gar nicht für schlimm. Ich komme mit dem ja persönlich glänzend aus. Der ist nur ein ganz gefährlicher Mann, weil er so unberechenbar ist, mit seiner eigenen Natur nicht zurechtkommt. Das ist wie ein Auto mit 300 PS und der Bremse eines Tretrollers. Das ist gefährlich. Das eine ist die mit allen Mitteln der psychologischen Kriegführung seit Jahrzehnten gegen mich betriebene Kampagne, in der man einen Buhmann aufbauen wollte und zum Teil aufgebaut hat. Sieht ja so aus, als ob ich entweder schublattelnd, Lederhosen tragend, Stilett im Mund, nach einem Gegner suchend, blutrünstige Schreie ausstoßend, mich durch Europa wälze oder durch Europa bewege oder was auch immer. Der war auch sicherlich sozusagen ein starkes Europa oder ein starkes Deutschland in einem starken, alles stark. Alles, was stark ist, hat ihm offensichtlich durchaus gefallen. Ich laufe nicht immer mit einem psychoanalytischen Seelenbarometer rum. Ich wende mich zum Beispiel gegen die Dämonisierung des Vorsitzenden der CSU, weil ich meine, sie dient ihm am meisten, um populär zu werden. Es gibt nämlich zweimal den Franz Josef Strauß. Einmal so, wie er ist, und das andere Mal so, wie er in der virtuellen Scheinwelt dargestellt wird. In der virtuellen Scheinwelt, in der Öffentlichkeit, hat er sich aber auch selbst dargestellt, vornehmlich als Redner. Es gibt Naturtalente, so wie Franz Josef Strauß, die werden wahrscheinlich schon als Redner geboren, weiß ich nicht. Die Mao, Mao, Mao, Ho Chi Minh, Che Guevara und wie sie heißen. Sie können ruhig gleich, obwohl das nicht so gut klingt, Karl Ulbricht, das passt nicht so genau. Das klingt, wenn man gurgelt ungefähr. Ich rede deshalb nicht von den 29 Jahren Bundestag, von dem Aufbau unseres Landes, von den 12 Ministerjahren in verschiedenen Funktionen, von der Zeit, in der es noch echte Kabinette gab, in denen Persönlichkeiten von Rang, Namen, Originalität und nicht Parteipuppen und Anschnallsfiguren eines Feldwebels tätig waren. Ich kenne die Sprache des Volkes. Ich kenne die Mentalität und Psychologie der breiten Schichten, weil das meine Natur ist, weil das meine Herkunft ist und weil ich dort mehr politische Heimat habe als in manchen Häusern der Vornehmen und der Reichen derer, die heute um Helmut Schmidt herumscharwenzeln. Reading newspapers, I know all mistakes I have made. And listening to my funeral speech, I shall learn how good I was. Die Stimmung über den Bierkrügen. Hör hier bloß an die Vorgänge in München zu denken, wo der Oberbürgermeister Vogel sich die Finger bis zum Ellbogen abschlecken würde, wenn er eine Partei hinter sich hätte, wie die CSU es ist. Jugendliche ohne Ausbildung und Jugendliche ohne eine adäquate Beschäftigung mit einem entsprechenden Einkommen, das sie erwarten, sind sozusagen der Infektionsherd für revolutionäre Agenten. Und für gesellschaftspolitische Hetzer und klassenkämpferische Agitatoren. Unsere Veranstaltung war nie, ist nicht und wird nicht sein. Ein verspäteter politischer Faschingsrummel. Er ist auch keine politische Kapuzinerpredigt. Er ist eine ernsthafte politische Veranstaltung, in der politische Information gegeben wird. Nicht Schlagworte, Phrasen oder politische Beschimpfungen gebrüllt werden. Auf zwei grundverschiedene Redemodelle habe Strauß, sagt sein erster Biograf Thomas Dahlberg, zurückgegriffen. Die geschliffenen, schlagfertigen, meist sehr bildhaften, nach klassischen Vorbildern aufgebauten Reden vor dem Parlament und die brillanten Volksreden, bei denen es an drastischen Vergleichen, polemischen Ausfällen, an Kraftausdrücken und humorvollen Abschweifungen nicht fehlt. Solange wir in Bayern am Fenster sind, haben die in Bonn Kopfweh. Und wir wollen in Bayern verhindern, dass die bayerische Politik eine Filiale sozialistischer Funktionärswirtschaft wird. Bei uns bleiben die bayerischen Berge weiß, der Himmel blau und das Ganze wird nicht rot werden. Und darum ist es besser, wir reden gar nicht über die bayerische SPD. Das ist ein Wesen wie das Ungeheuer von Loch Ness oder wie... Bei uns sagt man aber ja, andere Ausdrücke, der Tasselwurm oder der Wolperdinger. Gerhard Polt erinnert sich. Ich habe den einmal gesehen, als Wirtshaus-Entertainer in einem Bierzelt. Und da ist der wirklich also aus sich herausgegangen. Der Mann war begeistert. Der war ein klassischer Tribun. Mhm. Wie man sagt, wie man sich's vorstellt. Ich sage jetzt bewusst nicht Demagoge, sondern Tribun, weißt, ein Volkstribun, denn er konnte wirklich die Herzen und die Stimmung über den Bierkrügen, da war der drüber. Der hat das wirklich mit einer Leichtigkeit und trotzdem Kampf, ein schwerer Kampf, aber die Leichtigkeit, die er gehabt hat, die Wortwahl zu finden, das war schon erstaunlich. Also er war ein Rhetor, er war ein Redner. Und ich sage es hier einmal, das ist nicht Brunnenvergiftung oder Agitation, das ist eine offene politische Aussage. Manche reden von Versöhnung und meinen damit nichts anderes als eine Unterordnung der Bundesrepublik unter strategische Ziele kommunistischer Fernplaner und sozialistischer Kurzdenker. Wer von Versöhnung redet, meint damit nichts anderes als Unterordnung. Das ist eine kurze, knappe, eine zwingende Begründung, eine Petitio Principii, warum die Ostpolitik der sozialliberalen Koalition abzulehnen sei. Adenauer hat Wert darauf gelegt, dass in der Tür, im Scharnier der Ost-West-Tür, die anderen ihr Hand drin haben und wir ein paar Finger. Brandheits für eine große Leistung, dass wir die deutsche Hand allein reinstecken und die anderen in die Lage versetzen, ihre Finger aus dem Scharnier der Ost-West-Türe wieder zurückzuziehen. Franz Strauß, genannt Dr. Franz Josef Strauß, bahnt sich den massigen Schädel zwischen hochgezogenen Schultern nach vorn gereckt, mit kurzen Schritten den Weg zum Podium. Schilderte der Spiegel 1972 den Einzug des Parteivorsitzenden und seiner Entourage in den Wolferstädter Keller in Vilshofen, wo bis 1974 der politische Aschermittwoch der CSU stattfand. Wie die da agieren und seid alle da und dann schreien alle ja und habt ihr Geld da, ja und so weiter und wenn das Krokodil von hinten kommt, schon Vorsicht, Obacht und so weiter. Also, und dann immer dieses Ritual mit dem bayerischen Defiliermarsch. Wunderbar. Ab 1975 hält die CSU dann in der Passauer Nibelungenhalle Heerschau. Der politische Aschermittwoch in Passau ist vor allen Dingen auch in der nicht-bayerischen, aber zum Teil auch in der bayerischen Presse so als eine Art verspätete Faschingsgaudi, so eine politische Bierzeltveranstaltung mit dem grölenden Gebrüll des Redners, mit dröhnenden Zwischenrufen der Pfeifen- oder Zigarrenrauchenden und biertrinkenden Zuhörer, also so das gepflegte Vorurteil über Bayern. Und manche, meine lieben Freunde, sind sogar zu dumm, ein Vorurteil zu haben gegen uns. In der Schule, auf dem Münchner Maximilians-Gymnasium, stand im Jahre 1930 Quintilian auf dem Plan. Thomas Schuler schreibt, Strauß merkt sich den Satz Oratio sicut flamma materia alitur et motibus excitatur. Die Rede wird wie die Flamme durch den Stoff genährt und durch die Bewegungen gesteigert. Eineinhalb Jahrzehnte später, unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, begann Strauß als unermüdlicher Redner in Wirtshäusern, Bierzelten und auf öffentlichen Plätzen Anhänger wie Gegner zu inflammieren. Mit steter Steigerung. Wo bleibt denn der Kampf gegen das Rauschgiftunwesen? Sie schleichen mit Engelszungen, sie schleichen mit lauten Geräuschen, sie schleichen Strumpfsocker durchs Land, überall da, um die Propagandatrommel zu rühren, dort um stille Sympathiewerbung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir können nur unseren Wählern in Bayern sagen, lassen Sie sich nicht für dumm verkaufen, dass Ihnen das passiert. Dass Sie schon sind, weiß ich. Das sind doch nicht Arbeiter, meine Damen und Herren, die haben ihr Leben doch nie erschaut oder Schraubenzieher in der Hand gehabt. Wer bestimmt denn heute das Gesicht und das Profil der Jungsozialisten? Spinner der Studenten, aus dem Leim geratene Akademiker, wild gewordene Pädagogen. dass Franz Josef Strauß andere Leute anzünden konnte. Wie es die bayerische Arbeits- und Sozialministerin Christine Haderthauer ausdrückt, bestreitet fürwahr niemand. Er redete nicht einfach, sondern peitschte seine Worte aus dem Mund, blickte die Süddeutsche Zeitung zurück. Strauß degradierte virtuos und bisweilen brachial, etwa wenn er im bayerischen Landtagswahlkampf 1970 gegen die FDP und deren mittelfränkische Spitzenkandidatin Hildegard Hamm-Brücher zu Felde zog. Sie würden uns doch gerade gerne im fränkischen Raume abstempeln zu einer altbayerischen klerikalen Partei. Und weil ich Ihnen das nicht möglich mache, weil ich mich nicht nur zum christlich-sozialen, sondern auch zum national-liberalen Gedankengut bekenne, darum sind Sie doch so böse. Böse, sind's, die Liberalen. Und Frau Hamm-Brücher? Was stellt vor allem Frau Hamm-Brücher an im rückständigen Mittelfrankenlande? Dann, meine Damen und Herren, verbrennen Sie auf dem Marktplatz in Nürnberg, verbrennen Sie dann alte Hüte, die der CSU, um damit Aufsehen zu erregen. Und jedes Mal ist zufällig das Fernsehen oder die Presse dabei. Wissen Sie, wie man sowas nennt? Ich glaube, nicht nur in Altbayern, auch in Franken, sowas nennt man Krampf. Ja. Politischen Krampf. Und nicht nur das. Es wird keinen bayerischen Amtsrichter geben, der mir verwehren wird, etwa durch eine einstweilige Verfügung weiterhin zu sagen, dass eine Politikerin, die solchen Krampf macht, in Bayern eine adäquate, volkstümliche Bezeichnung rechtfertigt, nämlich Krampfhähne. Neben der Kapuzinerpredigt, der derben Mahn- und Strafrede, um den Feind bei der Gurgel zu nehmen, wie schon 1953 aus dem Munde des CSU-Mitbegründers Franz Xaver Unertl zu hören gewesen war, verstand sich Franz Josef Strauß allerdings auch auf die launige Stegreif-Ansprache. Anlässlich des CSU-Parteitages 1986 in München versammelten sich die Delegierten nach alter Sitte im Salvatorkeller. Und weil Franz Josef Strauß an diesem 21. Juni eine Abordnung aus der kanadischen Provinz Alberta begrüßen durfte, legte er geschwind dar, wie es aussähe, träte der Freistaat der OPEC bei. Wir werden denen in Alberta zeigen, dass ihre Energiequellen auch für Bayern nutzbar gemacht werden können. Und dass wir, wenn es darauf ankommt, genauso einen Burnus tragen können wie unsere kanadischen Freunde, wenn es ums gemeinsame bayerisch-kanadische Öl handeln würde. Wenn wir in dem bayerischen Kanadien oder kanadischen Bayern Mitglieder der OPEC würden. Ja, das war was. Da darf man denen ja mal beibringen, wie man die Ölpreise gestaltet. Da hätten wir erst dann so, ja, ich darf beinahe sagen, ich bin ja Ehrenbürger von Togo, dann hätten wir noch ein, Alberta ist ja nicht an der Küste, aber Togo, in der Verbindung von Togo, Bayern und Alberta, da war mir eine Ölmacht. Da darf es uns nach Bonn einladen, nicht nur den König Khalid. Da waren wir eine Seemacht, in der wir den persischen Golf beschützen würden und könnten trotzdem am Nockerberg sitzen und unser Mars saufen. Prost! Um bei der Gelegenheit gleich zu klären. Die Lateiner, die Römer haben gesagt, Cerevisia. Aber es stimmt schon, dass das Starkbier aus Niedersachsen kommt. Und zwar vom Kloster Haupt und Sakratin einmal. Vom Kloster Einbeck. Und da behaupten die, dass vom Kloster Einbeck und der Doppelbock kommt. Da sieht man, dass die Damen unter Alkoholeinfluss stehen, weil sie ein immer doppelt sehen. Aber das ist gar nicht so schlecht. Das soziale Pflaster. Szenen und Dokumente einer politischen Freundschaft. Bonn, Bundestag, 21. September 1978. Zu dem Bertolt Brecht-Zitat des Herrn Abgeordneten Strauß zu beginnen. Da hatte es geheißen, Vorhang auf und alle Probleme sind offen. Nachdem Sie geendet hatten, hatte ich das Gefühl, Vorhang zu, und die Probleme sind immer noch offen, Herr Strauß. Was haben Sie eigentlich zur Sache geboten? Landtagswahlkampf 1978 in Bayern. Großen Sprüchen folgten entweder kleine oder keine Taten. Besonders skandalös ist das Verhalten von Bundeskanzler Schmidt. Großer Mund und dann nichts dahinter. Strauß im Frühjahr 1975 laut Spiegel: Was Schmidt damals bei der Sturmflut in Hamburg an Ruhm geerntet hat, verdankt er alles mir. Bei der Evakuierung der Menschen hat er sich Lorbeeren errungen mit Hilfe der Bundeswehr. Ich habe die Hubschrauber nach Norden geschickt. Helmut Schmidt, 1966, im Gespräch mit Günter Gauss. Strauß ist ein ungeheuer begabter Mann. Ein Mann mit großen Fähigkeiten, mit einer großen Palette von Fähigkeiten. Auf der anderen Seite steht dieser großen Zahl von Fähigkeiten, die an und für sich alle schon wünschenswert sind für einen Politiker. Dem steht gegenüber, wie ich meine, ein Mangel an Selbstkontrolle. Ich weiß, es gibt einen großen Unterschied zwischen Helmut Schmidt und mir. Er ist der bessere Schauspieler und ich der bessere Politiker. Helmut Schmidt hat es immerhin geschafft, ein paar Jahre lang dieses Amt auszuüben. Ja, darüber werde ich dann im Ruhestand nachdenken. Gehen wir zur nächsten Frage über. Normalerweise ist er ein Zauderer. Wenn er mit dem Rücken an der Wand steht, dann bricht es aus ihm heraus. Er ist selbst sein ärgster Feind. 1971 weilt Franz Josef Strauß in New York. Er logiert im Hotel Plaza. Spätabends, schier berstend vor Bierdurst, drängt es ihn vor die Tür. Im Central Park erleichtern ihm drei Prostituierte um $300 und 180 Mark. Zwei Negerinnen und eine Weiße, heißt es im Polizeibericht. Eine von ihnen, so Strauß, eine dürre, greislige Hen. Der Spiegel kolportiert darauf hin, Regierungssprecher Konrad Ahlers sei angesichts der jüngsten Straußiade in Lachen ausgebrochen. SPD-Geschäftsführer Hans-Jürgen Wischnewski spottete hintersinnig, Strauß mag ein Nationalist sein, aber Rassist ist er keiner. Helmut Schmidt, ich gehe davon aus, dass die Sache Strauß in New York vom BND inszeniert ist. Ist bei Ihnen schon eine Seelenwanderung eingetreten? Haben Sie da Bewusstseinsorgane verpflanzt? Hat bei Ihnen ein psychologischer Banar gewirkt, der Teile Ihrer Verstandesmaschine ausgewechselt hat? Helmut Schmidt sagte im Bundestag, ein Jahr haben die Beamten und Diplomaten verhandelt und nichts haben sie rausgebracht. Nichts. Ich kam, er kam wie der Mini-Cäsar, wenn ich wie die Wilzi, ich kam, sah und siegte. Darum hat er auch, trägt er auch so hohe Schuhe, damit die Cäsarenlocke 3 cm größer ist in der irdischen Wirklichkeit. Meine Damen und Herren, halten Sie mich nicht für größenwahnsinnig. Ich bin nicht Helmut Schmidt. Dieser gerne groß, dieser selbsternannte Pseudonapoleon von Helmut Schmidt. Klaus Stephan, ehedem Chef der Redaktion der Sendung Report im Bayerischen Fernsehen, in seiner 1988 erschienenen Studie Gelernte Demokraten, Helmut Schmidt und Franz Josef Strauß. Die eigentlichen Karrieren von Schmidt und Strauß begannen im Bundestag. Sie fielen schnell durch die Härte, die Geistesgegenwart und den Witz ihrer Rhetorik auf und verfügten bald über die öffentliche Sprache, die das Wesen des Parlamentarismus ausmacht, in einem Maße, das ihnen erst Beachtung, dann Ansehen, schließlich Charisma und entscheidende Macht zufallen ließ. Es ist nicht damit getan, Herr Abgeordneter Strauß, dass man auf Kirchentagen oder bei der Amtseinführung eines neuen Papstes gemeinsam betet. Damit ist es nicht getan. Was ist denn Schmidt? Schmidt ist doch nicht der, der den Kurs der SPD bestimmt. Der ist kein Macher, der ist ein Gemachter. Der ist kein Schaffer, das ist ein Geschaffter. Sie meckern immer herum. Ich kriege ungefähr alle 14 Tage einen Brief vom Strauß. Viele von denen lese ich schon in der Zeitung, ehe sie bei mir eingehen. Das halten diese Herren für Politik. Es ist das Eigenartige an der heutigen Bundesregierung, dass sie dann zu denken beginnt, wenn ein Problem sich zum Missstand entwickelt hat oder fast nicht mehr lösbar ist. Dass der Kanzler dann in tiefes Nachsinnen verfällt, um für längere Zeit der Entscheidung, vor allen Dingen angesichts der innerparteilichen Zustände, erhoben zu sein. Die eigenen Mannen sind froh, dass er nachdenkt, weshalb das Ganze als ein sakraler Akt mit beinahe liturgischer Feierlichkeit hervorgehoben wird. Der Spiegel, Heft 11, 1975. Beim letzten großen Krisenrat des Allparteienstabes vor der Freilassung von Peter Lorenz raunzte Helmut Schmidt in der Nacht zum Montag vergangener Woche den CSU-Vorsitzenden an. Nun sitzen wir schon Stunden hier. Was, Herr Strauß, haben Sie konkret anderes vorzuschlagen? Doch der Bayer, der sonst immer alles besser weiß, verweigerte sich. Ich bin doch nicht der Polizeipräsident von Deutschland. Die Welt dreht sich weder um Helmut Schmidt noch um mich. Aber er glaubt, dass die Welt sich um ihn dreht, obwohl er heute schon neben der Militärkapelle nur mehr mit dem Kinderschepperl nebenherläuft. Auch Helmut Schmidt ist nur ein Ablenkungsmanöver. Wenn er es auch nicht weiß und nicht zugeben will, er ist leitender Angestellter des Herrn Wehner. Helmut Schmidt über Franz Josef Strauß. Der sei ein mal so und mal so pissender Bulle. Franz Josef Strauß über Helmut Schmidt. Der wäre unter Hitler oder Mussolini, Franco oder Salazar ebenso viel geworden und hätte mit Sicherheit auch alle stalinschen Säuberungen überstanden. Wenn Helmut Schmidt einmal eine Geste nach dem Westen macht, dann muss er gleich wieder drei Verbeugungen nach dem Osten machen anschließend. Wenn man einmal etwas Vernünftiges macht in der Steuerpolitik, dann muss gleich ein soziales Pflaster draufgeklebt werden, um die andere Fakultät wieder zu befriedigen. Und wenn ich diese großkotzigen Worte höre, wenn Strauß Kanzler wäre, würde in Afghanistan nicht geschossen. Wenn ich das höre, dann muss ich sagen, welch unglaubliches Maß an Überheblichkeit. Der hat kein Augenmaß für die Außenpolitik, der hat aber auch kein Augenmaß für sich selber. Der hält sich für den Größten offenbar, nicht? Und manchmal soll ja eine politische Debatte nicht als Theatrum Hypocriticum Absurdum ablaufen. Und Hypocriticum heißt heuchlerisch. Gegenüber dem, was Sie da in Sonthofen gesagt haben, da war Ihre heutige Rede zwar nur ein schwacher Aufguss, aber sie war gleichwohl eine suada hypocritica, zu Deutsch eine täuscherische Rede. Statt Grundsatztreue eines älteren Staatsmanns zu üben, verleugnet Helmut Schmidt, der selbsternannte Vater des Nachrüstungsbeschlusses, heute sein Kind, mit dem er noch vor einem Jahr sein politisches Schicksal verbunden hat. Ich wünsche ihm wirklich alles Gute. Aber es wäre besser, er würde jetzt nur mehr Klavier spielen, als sich noch zu diesen Themen zu äußern. Schloss Brühl in der Nähe von Bonn, 24. Oktober 1962. Parlamentarischer Abend beim Bundespräsidenten. Diversen Quellen zufolge soll Franz Josef Strauß in der entscheidenden Nacht der Kuba-Krise und zwei Tage vor der Durchsuchung der Spiegelredaktion sturzbetrunken herumgegrölt haben: Helmut Schmidt ist reif fürs Irrenhaus. Und, notabene, Carlo Schmidt gehöre ins Gefängnis. Und der SPD-Rechtspolitiker Gerhard Jahn müsse aufgehängt. Nein, ihm müsse der Schädel gespalten werden. Lassen Sie mich doch ausreden, Herr Schmidt, sind Sie nicht gerade so ungeduldig. Der Herr Kohl hat doch recht, man kann es so kurz und präzise ausdrücken. Warum reden Sie so lange, Herr Strauß? Sie haben, Herr Kollege Schmidt, ich möchte Sie jetzt nicht mehr lange aufhalten, aber, und das ist bezeichnend, auch für die Art und Weise, nehmen Sie das Wort jetzt nicht zu tragisch, wie rabulistisch Sie argumentieren können. Herr Strauß, Ihre heutige Rede war, wie alle, die ich seit 1953 gehört habe, Sie waren aber ja schon seit 1949 hier, meist brillant formuliert, teils sachlich richtig, teils die Sache gröblich verfälschend, ich komme ja drauf zurück und belege das alles, so ist es nicht, teils die Sache gröblich verfälschend, bisweilen voller Witz, bisweilen absichtlich verletzend, immer dem Augenblick Zwecke zugewandt und ohne Rücksicht auf Verluste. Jetzt hört es aber hier wirklich auf. Sie mit Ihren Rundumhieben hier, mit denen Sie allmählich einen Kahlschlag erzielen. Manchmal habe ich ja wirklich also ernste Sorge über Ihren Zustand. So kann doch ein Bundeskanzler nicht verhalten, wie Sie sich hier aufführen. Und ich könnte noch mehr dazu sagen, aber die Zeit ist nicht mehr. Ja, da mochten sich zwei Männer, die zwar nicht Castor und Pollux, sich aber ähnlicher waren, als es das interessierte Publikum seinerzeit wahrhaben wollte. Wir werden wieder von Ihnen hören und schließen hier mit einem Rückblick auf den Ausgang der Bundestagswahl 1980. Wenn die FDP damals schon die Einsichten gehabt hätte, die sie zwei Jahre später beim Zusammenbruch der öffentlichen Finanzen gehabt hätte, dann wäre es vielleicht anders gelaufen. Aber das ist nicht mein Pech, das ist eher das Pech der Bürger in der Bundesrepublik, die damals nicht gesehen haben, dass sie einer falschen Koalition die Mehrheit gegeben haben. Mich betrifft es weniger. Vorhang zu. Romanhafte Gehirne bei Himbeeren oder das Sprachrohr der Wirklichkeit. Kommen wir mal zu etwas ganz anderem. Wie schätzte sich Franz Josef Strauß, dieses der Süddeutschen Zeitung nachzuurteilen, politische Tier, lateinisch animal rationale, als Redner, als parlamentarischer Stierkämpfer, als rhetorischer Rambo ein? Oh, ich kann laut und temperamentvoll reden, aber ich denke sehr, sehr kühl. Bon. Und außerdem, gewiss, Strauß beherrschte die Kunst der sachlich gebundenen Aussage in volksnah kraftvoller Formulierung. Und knallte den politischen Antagonisten deshalb gerne vor den Latz. Das geht Sie, ja, ich sage jetzt einen ganz vornehmen Ausdruck, einen feuchten Staub an. Sie fragen mich, ob ich über die Kunst verfüge, in Zorn geraten zu können. Nein, das tun wir nicht. Denn wir wissen, was alle wissen. Sie wissen, dass ich ein Mitglied des Verbands für deutliche und ehrliche Aussprache bin. Woraus im Sinne des Enthymems, des rhetorischen Beweises aus allgemein anerkannten Prämissen folgt? Meine Damen und Herren, wir sind das Sprachrohr der Wirklichkeit. Insofern ist gleichfalls klar, es handelt sich nicht um Linsengerichterklärungen, mit denen man uns abfinden kann. Mit verlockenden, indes trügerischen Konzessionen, mit irgendeinem Wortetikettenschwindel aus dem Wörterbuch der Verführungssprache. Im Gegenteil, so sieht es aus. Wir wollen uns mit Nörvelei, Grittelei, Drohungen in Angst und Schrecken jagen. Wir lassen uns aber nicht einen Maulkorb umhängen und unter einen Teppich kehren, auf den wir dann treten sollen. Gott bewahre, wir sprechen aus, was ist, und ziehen daraus die richtigen Schlüsse. Wenn heute die FDP erklärt, sie sei zutiefst betroffen, dass die Jungdemokraten in Berlin den Schmähaufruf, den Jubelruf anlässlich der Ermordung des Generalbundesanwalts abgedruckt haben. Ja, was ist denn das für eine Partei? Das ist doch ein Sauhaufen. Sauhaufen, kein schlechtes Stichwort. Im Rahmen des politischen Aschermittwochs 1975 hatte Franz Josef Strauß die Bundesrepublik unter Kanzler Willy Brandt als Saustall ohnegleichen tituliert. Die eigene politische Leistung wurde im Bewusstsein weiter Schichten der Wähler eindrucksvoll ergänzt durch das eklatante Versagen derer, die ausgezogen waren, Deutschland zu reformieren und einen Saustall ohnegleichen angerichtet haben. Ein Jahr danach konstatierte er, ich brauche mich über das Echo auf meine Rede des letzten Jahres nicht zu beklagen. Und ergänzte, es ist ja erstaunlich, wie zart beseitet die sonst so rüden Helden der SPD und ihre publizistischen Troubadours sind. Um des Weiteren zu einer berühmt gewordenen Äußerung des DGB-Vorsitzenden Heinz-Oskar Vetter auszuführen. Im Übrigen der Ausdruck, den er gebraucht hat, man sollte mir, also mich dann den Sauhirten von Passau nannte, er sagte vornehmer, der Schweinehirt von Passau, das entspricht seiner vornehmen Ausdrucksweise. Und als er sagte, man sollte mir diesen Ausdruck in den geschwollenen Hals zurückstoßen, da hat er anscheinend einige Jahrzehnte wieder zurück übersprungen. Denn dieser Ausdruck ist in der Anfangszeit des Dritten Reiches, in der Kampfzeit der Nationalsozialisten von Herrn Dr. Josef Goebbels gegen die Juden gebraucht worden. Doch lassen wir derartige epideiktische, die Ehren- oder Unehrenhaftigkeit des Adressaten hervorhebende Redeexempel für den Moment beiseite. Wenden wir uns dem Bereich der plastischen Vergleiche zu. Ein kommunistisches Wirtschaftssystem in Produktivität und Effizienz zu verbessern, ist beinahe so wie Schneebälle rösten zu wollen. Wie ist das? Und wer ist was? Wer das kommunistische System ohne Änderung des Systems effizienter machen will, der ist genauso töricht wie einer, der glaubt, Schneebälle rösten zu können. Und ist es in der Sowjetunion dazu mal nicht meist furchtbar kalt gewesen, so dass sich anbot, zu folgendem sprachlichen Bild zu greifen? Der auf die große politische Ebene erhobene Standpunkt, dass es meinem Vater recht geschieht, wenn ich mir die Hände erfriere, weil er mir keine Handschuhe kauft, mag nur für verantwortungslose Kindsköpfe berechtigt erscheinen. Daher ist es keineswegs Jacke wie Hose, ob man, wenn man eine Jacke hat, auf die Hose verzichtet oder nicht. Glauben Sie, auf Ihre Hose verzichten zu können, weil Sie eine Jacke anhaben? Das verstehe ich nicht. Das verstehen Sie nicht, das muss ich noch einmal sagen. Sie haben da eine Jacke an oder eine Hose an. Können Sie auf die Hose verzichten, weil Sie eine Jacke haben? Und können wir bei der Gelegenheit auf Herrn Schmidt zurückkommen? Wenn Sie dann noch in dem Zusammenhang anführen, die Hose rauscht, Kampfanzug, manchen flattert die Hose rauscht, dann wissen Sie ganz genau, Herr Schmidt, als alter Soldat, dass es nur eine Alternative gibt, nämlich entweder einen Wollkampfanzug, wie die Finnen ihn haben, der geräuschlos ist, den aber unsere Soldaten ablehnen, weil er für unser Klima zu heiß ist. Das andere ist der imprägnierte, gegen infrarote Strahlen einigermaßen gesicherte Kampfanzug, der so rauscht, dass ein Spähtrupp auf 100 Meter für einen Blinden und Taubstummen erkennbar ist. Aber deshalb können wir die Leute nicht mit der Badehose rumlaufen lassen, bis wir den idealen Kampfanzug haben. Ja, Franz Josef Strauß. Darfst du mal humorvoll sagen? Und wenn man das hier etwas leger sagen darf. Dann muss man allerdings auch annehmen, dass jeder, der auf der Autobahn fährt, ein verkappter Anhänger und Bewunderer Hitlers ist. Hitler? Augenblick, Herr Schmidt, bei Herrn Schmidt waren wir. Herr Schmidt bekundete Anfang der 80er Jahre im Bundestag, man benötige ein sorgfältig überlegtes Crisis Management. Es gibt im Deutschen eigentlich noch keinen adäquaten Ausdruck für das, was dieser englische Wort sagt. Ein sorgfältig überlegendes Crisis Management. Ein Staat braucht eine Führung, die das Crisis Management, wie die Amerikaner sagen und wie wir es in unsere Sprache inzwischen übernommen haben, die das Management einer Krise beherrscht und beherrschen will. Nachdem sich Franz Josef Strauß das lange genug angehört hatte, schritt er vor ans Rednerpult. Ich brauche jetzt ein Lieblingswort des Regierungschefs, Crisis Management. Dieses Wort wird mit einer beinahe rhetorischen Wohllust ausgesprochen. Crisis Management. Ja, von mir, Herr Kollege Wehner, stammt genauso wenig wie von Ihnen das Wort Crisis Management. Aber Sie haben sicherlich schon, ich hoffe bewundern, Ihren Regierungschef angehört, wenn er mit einem kleinen, etwas verächtlichen Seitenblick auf die Amerikaner, Schulter an Schulter mit seinem französischen Freund, dem Staatspräsidenten, das Jahrhundert in die Schranken fordert und eben davon spricht, dass man Crisis Management an den Tag legen müsse. Jetzt ist Ihre Stunde als Zaubermeister des Crisis Management gekommen, Herr Bundeskanzler. Und der Zustand der Regierungsparteien, vor allem der SPD, und die Problematik der Koalition bieten dazu die günstigst denkbaren Voraussetzungen. Man muss einfach sagen, es war immer was los und es war immer theatralisch irgendwie, es war immer unterhaltsam im eigentlichen Sinn. Also es wurde einem eigentlich nicht fad, weil es wurde beleidigt, Verbalinjurien und so weiter. Der Stabreim, erläutert der Sprachwissenschaftler Peter von Polenz, besitzt im Deutschen eine überragende Bedeutung. Der tapsige Zwerg Alberich meckert in Richard Wagners Oper Rheingold, während die prachtvoll schillernden Rheintöchter um ihn herumschwimmen und schweben, garstig, glatter, glitschiger Glimmer. Vor den Sozialdemokraten grauste es Franz Josef Strauß gar arg. Einerseits skizzierte er deshalb die Alternative zur gegenwärtigen Bonner Politik des Schildern, Schaukeln, Schwebens, Schwimmens, Schwätzens. Andererseits monierte er dieses halbklassenkämpferische Geschwätz. Den Zeitgeist, den Willy Brandt mit seinem Blasbalg an Phrasen erzeugt heute. Mit dem vorgetäuschten Wind. Sowie diese Vernebelungs- und Verwischungsversuche und die Verwischung und Verwirrung und Vermengung der geistigen Kategorien. Folgerichtig fragte Strauß. Kennen Sie eine Prädikatisierungsstelle, die den Stempel Intellektueller verleiht, der dann erst die Berechtigung gibt, sich als solchen bezeichnen zu dürfen? Und antwortete selber so. Die These, der Geist steht links, ist nichts anderes als die permanente Wiederholung einer Dummheit. Damit Sie mich ja nicht falsch verstehen. Moment, Herr Kollege Wiener. Der Geist, soweit das Wort überhaupt sich realiter definieren lässt, steht auch links. Selbstverständlich. Aber die schlichte Simplifizierung, dass der Geist schlechthin links stünde, dass alles, was links sei, ohnehin eine dubiose Terminologie, Geist habe. Und dass das, was Geist habe, aber nicht links stehe, durch eine Prädikatisierungsstelle dieses Vorzugs entkleidet würde, das können wir natürlich in der Form nicht mitmachen. Bitte sehr, Herr Wiener. Zwischenfrage. Zwischenfrage des Herrn Abgeordneten Wiener. Mit Vergnügen. Weiter von entfernt mit Ihnen, Herr Strauß, über links oder Geist jetzt streiten zu wollen, wäre es nicht gut zu sagen, ob das vielleicht ein Irrtum war, zu sagen, das sei die Wiederholung einer Dummheit? Meinten Sie vielleicht eines Irrtums oder einer falschen Vorstellung? Ist das für Sie einfach Dummheit? Zu behaupten, wenn ich sublimer ausdrücke. Ich drücke mich nicht immer sehr sublim aus. Herr Kollege Wehner, das haben wir zwei gemeinsam. Denn bloß die schlechthinige Behauptung, schlechthinige, Herr Kollege Erler, die schlechthinige Behauptung, dass der Bundeskanzler das Verhältnis zum Geist zerstört habe, ist mir zu simplifiziert, als dass ich sie akzeptieren könnte. Nun, wie heißt es in Karl Valentins unpolitischer Rede? Es treten eine insgesamt wie sich zeigende, weniger oder einschließlich von unabsehbarer Weite sich kreuzende Meinungsverschiedenheiten, die in unbestimmt einschneidende Zirkulationshemmungen auftretenden Gesichtspunkte auf. Anders gesagt? Hier gibt es keine Sieger und Besiegten, die gibt es nur in romanhaften Gehirnen. Gleichwohl? Es gibt einige Punkte, die immerhin diesem Vorwurf eine gewisse optische Berechtigung verleihen. Wir machen da keine Verbalismen mit Wahrheit. So kann es nur jemand tun, der eine rosarote Brille aufhat und wenn ich einen Karlauer gebrauche, deshalb Eisbären für Himbeeren hält. So haben wir auch das Abwasserabgabengesetz, das Ausführungsgesetz zum Abwasserabgabengesetz so gehalten, dass wenigstens eine gewisse Sinngebung des Sinnlosen noch erreicht werden kann. Die Bundesregierung hat bereits begonnen, sich bei den Ländern für eine Verlängerung der Frist zur Abgabe der Erklärungen für die Hauptfeststellung der Einheitswerte des Grundvermögens einzusetzen. Die Verteidigungsbereitschaft des friedlichen deutschen Bürgers darf nicht durch die Verunglimpfung des Ansehens des deutschen Soldaten erschwächt oder gestickt werden. Noch Fragen? Ich freue mich sehr, dass Sie diese Zusatzfrage stellen, weil ich dann nämlich noch weniger verstehe als vorher. Gut, dann hören wir auf. Mit einem Sinnspruch. Lieber Gott, hilf mir bitte, mein großes Maul zu halten, wenigstens so lange, bis ich genau weiß, über was ich rede. La lingua. Mit dem Begriff der Zungenrede oder Glossolalie wird unverständliches Sprechen oder das Reden in fremder Sprache bezeichnet. Wer in Zungen redet, der redet nicht für Menschen, heißt es im ersten Brief des Paulus an die Korinther. Will man zu Menschen reden, muss man allerdings das, was auf der an der Phonation, der Stimmgebung beim Sprechen erheblich beteiligten Zunge liegt, auch loslassen, damit es losgehen kann. Es juckt mich jetzt, ich habe etwas auf der Zunge liegen, was ich nicht auszusprechen wage in dem Zusammenhang. Beinahe wäre mir die Zunge durchgegangen, aber wenn Sie ganz scharf nachdenken, kommen Sie vielleicht selber drauf. Ich meine, was mir auf der Zunge lag, was ich aber nicht aussprechen möchte. So also nicht. Wie aber dann, sofern man schon dabei ist, zu Menschen zu reden? Ich muss Ihnen bei dieser Gelegenheit sagen, dass man dann auch mit einer Zunge im selben Mund reden muss. Mir vergeht das Lachen, mir vergeht der Spott. Sprechen Sie immer mit derselben Zunge, entweder mit der von Berlin oder der von hier. Man muss mithin mit einer, mit derselben Zunge im selben Mund reden, denn wer in Zungen redet, fährt Paulus fort, der erbaut sich selbst. Und das ist so eitel wie heuchlerisch. Das kann hingegen selbst dann der Fall sein, wenn man mit einer Zunge redet, die obendrein weder durchgeht noch ausrutscht beim Losgehen. Wenn ich daran denke, was Herr Brandt, und zwar nicht etwa in plötzlichem Ausrutschen seiner Zunge, sondern in wohlbedachter Absicht der psychologischen Kriegführung gegen uns sich im Lauf der letzten Jahre geleistet hat, dann kann ich denjenigen, die sich über die ersten Sätze meiner Passauer Rede von 75 aufregen, nur eines sagen: Oh, ihr Heuchler! Gegen das Ausrutschen seiner Zunge fand jedoch auch Franz Josef Strauß oft kein Mittel. Fand jedenfalls sein mächtigster Kontrahent Helmut Schmidt. Ja, der hat seine Zunge nicht im Zaum. Er kann sie nicht beherrschen. Das läuft mit ihm davon, nicht? Dann hat er uns Heldenmaskenträger genannt, Obergaukler, Parteihetzer, Sittenverderber. Das hatte er sich alles nicht aufgeschrieben. Bei dem Mann läuft ja die Zunge weg, nicht? Der Mund läuft ja weg. Davonlaufende Zunge hin, weglaufender Mund her. Wir erinnern an Matthäus, Vers 5, 37 und sagen euch: Eure Rede aber sei ja, ja, nein, nein. Was darüber ist, das ist vom Übel. Das ist doppelte Zunge. Einen Strauß ausfechten. Ihre Krisenmacher, Ihre Krisenschürer, Ihre Krisenerfinder und Ihre totalen Konfrontationisten. Wir sind keine Konfrontationspolitiker oder gar Obstruktionspolitiker um jeden Preis. Wenn der mit Suada antwortet, dann ist es bei ihm klar. Hier kommst du nur mit viel Schaum weg, sagt er. Anders geht es nicht. Herr Wenner wird die Probleme auch nicht los durch markige Redensarten. Aber die Zeiten, in denen er sich am Schopf seines eigenen mit reichlicher, gut einstudierter, das muss man zugeben, Selbstdramaturgie, gebasteltem Rufes aus dem Sumpf ziehen konnte, diese Zeiten gehen dem Ende entgegen. Sie nennen den Vertrag von Moskau einen kalten Staatsstreich, Herr Strauß. Wie man in den Wald hineinruft, lächeln Sie jetzt, dann werden wir auch lächeln. So schallt es manchmal wieder wild zurück. Im Übrigen leben Sie vom Aufputschen von Konfliktstimmungen. Und wenn ich jetzt in der Stimmung wäre, die man dazu braucht, dann würde ich zu allem auch noch die seltsamsten Sätze aus diesem Referat des Landesvorsitzenden Dr. H.C. Franz Josef Strauß auf der Tagung der CSU-Landesgruppe in Sonthofen am 18. und 19. November durcheilen. Das übernimmt in Kürze Helmut Schmidt in der legendären Bundestagsdebatte über Terrorismusbekämpfung vom 13. März 1975, die womöglich auch die wüsteste in der Geschichte der alten Bundesrepublik gewesen ist und in der insbesondere Straußens berüchtigte Sonthofener Rede aus dem November 1974 Gegenstand der Auseinandersetzung war. Nicht, dass sich Herbert Wehner und Franz Josef Strauß jemals grün waren, aber 1965 hatte der CSU-Vorsitzende den Kerner der SPD ein politisches Genie genannt. Und überliefert ist desgleichen dieses Urteil von Strauß über Wehner: Ich möchte ihn zwar nicht mit Muhammad Ali vergleichen, aber ich möchte ihm gerne zubilligen, dass er der Größte in der SPD ist. Wehner hingegen zog meist über den Übermenschen, der da in München sitzt, und dessen Puffstil her. Selten nur zeigte er sich konziliant gegenüber Strauß oder wenigstens gegenüber den Lederhosen. Es hat sich hier der Herr Strauß anheischig gemacht, weil er ja noch erheblich jünger ist als ich. Ich höre manchmal, er werde in diesen Jahren 60 und das erklärt mir manches, denn ich habe in diesen meinen Lebensjahren manche getroffen, die ehe sie 60 wurden, ganz unleidlich waren. Das ist ein kritisches Alter für manche Männer. Ganz unleidlich waren. Ja, ja, das ist ein kritisches Alter für manche Männer. Und so verstehe ich den Herrn Strauß auch, dass er so unleidlich, man sieht es ihm auch an, das muss man ihm zugute halten. Lassen Sie doch die arme Lederhose in Ruhe. Ich möchte nicht, dass die Bayern nur immer dafür geschmäht werden, dass wir uns nicht mit Herrn Strauß verstehen. Lederhose hin, Lederhose her. Für Wehner war Strauß ein Papenverschnitt. Strauß konterte oft und inbrünstig: Wenn es Ihnen gut geht, Herr Wehner, dann brüllen Sie im Lande. Im Lande. Wir brauchen keine Opposition. Im Lande. Wenn Sie ins Wasser gefallen sind, verlangen Sie von der Opposition, dass sie reinspringt, mit ihnen auch das kalte Bad nimmt und beschimpfen die als politische Übeltäter, die nicht bereit sind, reinzuspringen, sondern dann auf Konfrontation gehen. Wer aber die Verhältnisse vor allen Dingen in der SPD kennt, der weiß, welchem Gesinnungsterror, welcher gesellschaftlichen Diffamierung, welcher wirtschaftlichen Diskriminierung und welcher menschlichen Anfeindung einer ausgesetzt ist, der dort nicht mit Genossen Wehner linienkonform nach vorne marschiert. Wenn ich an das denke, was Herr Wehner im Bundestag unter allgemeiner Bewunderung der Millionen, wenn die Sitzungen am Fernsehen übertragen werden, von sich zu geben pflegt. Die Sprache des kommunistisch geschulten Funktionärs, die von der Gehässigkeit der Miene bis zur, man darf sagen, Ordinärheit der Sprache. Eine Einmaligkeit der deutschen Parlamentsgeschichte darstellt. Das, Herr Wehner, mag in einem volksdemokratischen Parlament möglich sein, aber nicht in einem freien Parlament. Bis jetzt gehörte es noch zu den Selbstverständlichkeiten eines frei gewählten, freien demokratischen Parlamentes, dass ein Sprecher der Opposition, auch wenn er pflichtgemäß harte Kritik geübt hat, dies ungehindert und ohne akustischen Terror tun konnte. Über einen Terror anderer Art, jenen der RAF, sprach Franz Josef Strauß in Sonthofen, nachdem er über die Zerrüttung der Staatsfinanzen und die Inflation sowie die baldige, wirklich große Krise schwadroniert und der Union als Wahlkampfstrategie empfohlen hatte, die Emotionalisierung der Bevölkerung, und zwar die Furcht, die Angst und das düstere Zukunftsbild sowohl innenpolitischer wie außenpolitischer Art. Nur anklagen und warnen, aber keine konkreten Konzepte nennen. In den Reihen der Regierung rieb man sich nach der Veröffentlichung der Straußschen Ausfälle im Spiegel die Augen. Das Blatt berichtete, bei der ersten Lektüre der Strauß-Schwada schien Bundeskanzler Helmut Schmidt so viel Glück für die SPD-FDP-Koalition unfassbar. Das kann der Mann doch gar nicht gesagt haben. SPD-Wirtschaftsexperte Herbert Ehrenberg jubelte, davon werde ich bis 1976 leben. Und Parteigeschäftsführer Holger Börner griff in seiner Euphorie zu einem gewagten Bild. Wir werden die Rede in Erz gießen und immer damit klappern. Im Übrigen muss es möglich sein, in Klausurtagungen von Fraktionen und Parteien auch Meinungen und Informationen zu erörtern, die nicht dazu bestimmt sind, veröffentlicht zu werden. Verteidigte sich Strauß an besagtem 13. März 1975 zunächst merkwürdig schlapp, ging dann aber zum Angriff über und unterstrich, dass die Bewegung des linken Anarchismus und Terrorismus aus der sogenannten Neuen Linken herausgewachsen ist und dass die nicht unerhebliche Zahl ihrer Sympathisanten in diesem Dunstkreis angesiedelt ist. Daraus leitete er ab, dass der große Kreis der Sympathisanten, der die Infrastruktur der Bandenmitglieder sicherstellt, in dem Dunstkreis der Neuen Linken angesiedelt ist. Und er fügte hinzu, ich kann in diesem Zusammenhang auch nicht unerwähnt lassen, dass der Spiegel-Herausgeber und im November 1972 in den Deutschen Bundestag gewählte ehemalige FDP-Abgeordnete Rudolf Augstein das Blatt zunehmend zu einem Forum der Verbreitung der Terrorphilosophie der Bader-Meinhof-Bande gemacht hat. Helmut Schmidt replizierte, der Kollege Strauß hat ja soeben in seiner Rede die Spiegelveröffentlichung als nicht autorisiert bezeichnet. Es hätte nur gefehlt, Herr Abgeordneter Strauß, Sie hätten gesagt, Sie hätten mit der ganzen Rede nichts, im wahrsten Sinne des Wortes, nichts zu tun. Nur das hat noch gefehlt. Wie bitte? Wenn Herr Strauß die Rede abschwören wollte, sollte er doch klagen gegen diejenigen, die sie veröffentlicht haben. Er hat doch sonst viele Prozesse geführt mit jenem Spiegel. Dann kam Schmidt zurück auf Straußens Sonthofener Darlegungen und zitierte wortwörtlich die Richtlinien des CSU-Vorsitzenden dafür, wie in Anbetracht der Eskalation der terroristischen Aktionen der RAF vorzugehen sei. Jetzt hier in demokratischer Gemeinsamkeit zu sagen, wir Demokraten in SPD und FDP und CDU und CSU, wir halten also jetzt zusammen. Hier müssen wir den Rechtsstaat retten. Das ist alles blödes Zeug. Wir müssen sagen, die SPD und FDP überlassen diesen Staat kriminellen und politischen Gangstern. Und zwischen politischen und kriminellen Gangstern ist nicht der geringste Unterschied, sind alle miteinander Verbrecher. Und wenn wir die CSU, wenn wir hinkommen und räumen so auf, dass bis zum Rest dieses Jahrhunderts von diesen Banditen keiner es mehr wagt, in Deutschland das Maul aufzumachen, selbst wenn wir es nicht halten können, aber den Eindruck müssen wir verkörpern. Den Eindruck haben Sie. Diesen Eindruck, Herr Abgeordneter Strauß, haben Sie in der Tat heute hier verkörpert. An- und abschließend stieg Herbert Wehner in den Ring. Nein, nein, Sie sind nicht zu beschreiben, weil Sie meinen, Sie seien der Staat. Wandte er sich an die Fraktion der CDU-CSU und präzisierte daraufhin sein Verdikt auch in Bezug auf Franz Josef Strauß. Sie sind Leute, die Situationen als ob herbeiführen wollen, als ob es so sei, wissen Sie? Nur eins sind Sie wirklich, jedenfalls die, die sich das ausdenken, Sie sind wirklich Reaktionäre. Alles andere ist bei Ihnen als ob. Alles andere ist bei Ihnen als ob. Natürlich haben Sie ein einziges Anliegen. Das, was mit den Namen Bader, Meinhof und den anderen Terroristen verbunden ist. Immer in eine Beziehung zu uns zu bringen und immer Bindestriche zu uns herzustellen. Worum es Ihnen geht, Herr Strauß, und Ihresgleichen, sowohl den Semantikern unter Ihnen als auch den Krisen, Organisatoren und Herbeirufern unter Ihnen. Und die arbeiten ja zusammen. Ihnen kommt es nicht darauf an, dass Terroristen lahmgelegt und unschädlich gemacht werden, sondern so vieldeutig wie möglich die Tatsache, dass es solche gibt, solche Terroristen, dazu auszunutzen, Dunstkreise zu beschreiben und möglichst viele als in diesem Dunstkreis befindlich zu verdächtigen. Das ist alles, was Sie am Kampf gegen den Terrorismus interessiert. Denn Sie sind selbst geistig Terrorist. Der Herr Strauß ist geistig ein Terrorist, habe ich gesagt. Geistig. Wo Herr Strauß hinkommt, da ist ein Dunstkreis. Den bringt er mit. Den bringt er mit. Das Ostpreußenblatt zitierte Richard Stücklen, den Vorsitzenden der CSU-Landesgruppe, nach der Debatte vom 13. März 1975 mit den Worten, Herbert Wehner sei zu einer unerträglichen Belastung des Parlaments und der Demokratie geworden. 2,5 Jahre später, am 24. September 1977, sagte Franz Josef Strauß in der Bundestagsdebatte anlässlich der Entführung des Arbeitgeberpräsidenten Hans-Martin Schleyer, wer Arbeitgeber und Arbeitnehmer als Ausbeuter und Lohnsklaven verleumdet, wer Geschichte und Gesellschaft als blutige Bühnen von Gewalt und Gegengewalt verzerrt, der ist ein Feind des inneren Friedens. Und der darf sich nicht heute heuchlerisch oder naiv wundern, wenn die Saat aufgeht. Diese Schuldigen, meine Damen und Herren, gehören genauso an das Licht der Öffentlichkeit gebracht wie diejenigen, die die Bombe werfen oder mit der Maschinenpistole eine bessere Gesellschaft herbeiführen wollen. Goethe und die Grimms. Man lernt ja allmählich in Größenordnungen zu denken. Heute hat sich bei mir vor kurzem Darwin geäußert, ja, dass ich meiner Sekretärin zur Bezahlung einer Rechnung einen Scheck über 150 Mark gemacht habe. Er sagt, da haben sie einen Scheck über 150 Millionen. Die Kröte mussten wir schlucken. Nach der Havarie der Regierung Ludwig Erhard im Herbst 1966 brachte der SPD-Fraktionsvorsitzende Helmut Schmidt die Stimmung innerhalb seiner Partei auf den Punkt. Bei der Bildung der Großen Koalition kamen die Genossen an Franz Josef Strauß nicht vorbei. 4 Jahre nach seinem Rücktritt als Verteidigungsminister übernimmt Strauß, der von 1948 bis 1949 Mitglied des Wirtschaftsrates der B-Zone gewesen war, das Amt des Bundesfinanzministers. Und rasch wird er erfolgreich sein. Er schien sich darauf vorbereitet zu haben, durch einige halbherzige volkswirtschaftliche Studien an der Universität Innsbruck zum Beispiel, die schon am 9. Januar 1964 in seiner bekannten Putt-Putt-Rede zum Bundeshaushalt ihren Niederschlag fanden, in dem Strauß allerhand über Cost-Effectiveness und Operational Research zum Besten gab. Die neue Aufgabe behagt ihm. Nach Meinung vieler Beobachter ist Strauß auch menschlich wie verwandelt, schreibt Werner Biermann. Er sei kaum noch wiederzuerkennen. Man entdeckt, wie witzig er ist, wie charmant er sein kann. Er murrt und meckert nicht einmal über die DKP. 1967 ist aus Straußens Munde Erstaunliches zu vernehmen. Wir ringen oder wir hoffen, beten um das Ende des Vietnamkrieges. Das muss jeder Mensch ehrlich wünschen. Bald fällt er jedoch in alte, parteiaffine Muster zurück. Bundesminister Franz Josef Strauß spricht von dem ungewaschen und unrasiert ausschauenden Dutschke. Und der CSU-Bundestagsabgeordnete Frank Xaver Unertel nennt Dutschke eine ungewaschene, verlauste, verdreckte Kreatur. Wie erklären Sie sich diesen Hass auf der anderen Seite? Es ist ein Zeichen autoritärer Strukturierung. Nach dem Attentat auf den Berliner SDS-Vorsitzenden Rudi Dutschke am 11. April 1968 echauffiert sich Strauß öffentlich über das empathische Telegramm von Bundeskanzler Kiesinger an Dutschkes Frau Gretchen. Ein andermal beschimpft er die dreckigen Vietcong-Anhänger, die öffentlich Geschlechtsverkehr treiben. Im Juli 1969 telegrafiert er, unterrichtet über eine APO-Aktion in Bamberg, an den bayerischen Ministerpräsidenten Alfons Goppel: Diese Personen benehmen sich wie Tiere, auf die die Anwendung der für Menschen gemachten Gesetze nicht möglich ist. Und nach der Wahl von Willy Brandt zum Bundeskanzler im Oktober 1969 bezeichnet er die Vereidigung der sozialliberalen Regierung als Staatsstreich, um sich wenig später mit Friedrich Flick und anderen Großindustriellen in New York zu treffen. Die gewähren ihm üppige finanzielle Hilfen, damit Strauß den Kampf gegen die veränderten Verhältnisse aufnehmen kann. Wir können auch nicht Geld erfinden oder Geld durch ein Wunder schaffen. Gegen den fiskal- und haushaltspolitischen Kurs der sozialliberalen Koalition wird Strauß bis zu deren Ende im Oktober 1982 unnachgiebig Widerstand leisten. Als Amtsinhaber hatte er gewissermaßen um Verständnis für die Probleme eines Bundesfinanzministers bittend Goethe zitiert. Ich weiß, dass der Ansturm auf den Haushalt im Lauf der nächsten Monate, wenn der Haushalt 69 aufgestellt wird, wieder beginnen wird. Ich sehe schon, ihr naht euch wieder schwankende Gestalten. Die schwanken gar nicht so sehr, die marschieren sehr zielstrebig auf die Kasse zu. Jetzt wandelte er immer wieder einen Satz des Ökonomen Josef Schumpeter ab. Er legt sich ein Hund einen Wurstvorrat an, als eine demokratische Regierung eine Budgetreserve. Solange die Liberalsozialisten an der Regierung sind, kann ich nur sagen, er legt sich ein Hund an Salamivorrat an, als dass die eine einmal eingeführte Steuer wieder abschaffen werden. Riesige Satzbögen nehmen die Zuhörer mit über tiefe Bedeutungsschluchten, deren verbaler Überquerung sie schließlich ebenso anerkennend wie erleichtert applaudieren, zog Konrad Schuler 1980 in der Zeitschrift Kürbiskern den Hut vor Straußens rhetorischer Gewandtheit. Die riesigen Satzbögen verliefen gleichwohl ab und an im Nichts oder entstanden erst gar nicht. Ihre Umstellung von Investitionsprämie auf Investitionsumlage, ja, statt einer Investitionsprämie, ich weiß, dass Sie an solchen Dingen sich erheitern können, das spricht für den Horizont, mit dem Sie die Dinge betrachten. Dass die Umstellung von der Prämie zur Umlage, meine sehr verehrten Damen und Herren, von der Umlage zur Prämie. In der Regel aber war Strauß auf der Höhe. Immerhin 1 Milliarde in 100 Markscheinen aufeinandergelegt, gibt einen Turm von 900 Metern. 40 solcher Türme hat er errichtet. Der Kanzler Schmidt. Zumal aufgrund der Erhöhung der Staatsquote. So lässt sich natürlich ein Umsatz gut steigern. Wenn der Wirt sagt, komm rein in mein Wirtshaus, ich zahle dir die Zeche, der kriegt das größte Hotel aller Zeiten zusammen. Franz Josef Strauß leide, notierte Herbert Rielheiser von der Süddeutschen Zeitung, unter dem schon beinahe neurotischen Zwang, auch bei den unpassendsten Gelegenheiten aller Welt und vor allem sich zu beweisen, dass er der größte lebende Finanzfachmann ist. Da bin ich überzeugt, dass ein Helmut Schmidt, der gesagt hat, lieber 5% Inflation als 5% Arbeitslosigkeit, was überhaupt nicht die Alternative ist, dass der dieses Ziel nach dem Gesetz, nach dem er angetreten, nie schaffen wird. Steuererhöhungen, weitere Streichung der Investitionen, Eingriffe in das Leistungssystem oder abermalige Erhöhung der Verschuldung und wenn ja, dann woher? Das sind doch die Fragen, die heute die ganze Fachpresse, die heute alle Experten behandeln, die in allen Gutachten sich niederschlagen. Bloß hier hören wir eine Neuauflage von Grimms Märchen, nämlich den letzten Band, wirtschaftspolitische Legenden und Märchen. Dann war es die angebliche Hilfe oder auch wirkliche Hilfe der Amerikaner, die den Schmidtschen Sondersieg ermöglicht haben mit der 10%igen Aufwertung. Hier in dem Hause hat doch eine große Siegesfeier doch stattgefunden, in der wir den letzten Heeresbericht entgegennehmen durften von der Währungsfirma. Und dann haben wir gemerkt, dass ein paar Tage später schon das Ganze nicht mehr stimmt und die Krise wieder weitergeht. Ja, die Sozis und das Geld. Da wird aus einer Steuerdebatte schnell mal Eine Überlebenspsalm der Regierung. Und warum? Da machen wir den Eindruck, dass man in Bonn nur mehr wenige Leute hat. Ja, das ist natürlich eine Folge der Bildungsreform, die wissen, wie viele Nullen zu einer Milliarde gehören. Von Nullen verstehen sie viel, aber von der Eins davor anscheinend wenig. 193 Reden hat Franz Josef Strauß im Bundestag gehalten. Darunter zahllose Philippiken gegen die Schaukelpolitik der Misswirtschaft und des Staatsbankrotts. Seine schönste legte er im Wahlkampfjahr 1980 hin. Wenn man nur 1000 Markscheine zugrunde legt, dann würde jeder Schein aufeinandergelegt bis 35,5 Milliarden einen Berg von 3550 Meter ergeben. Oder in 100 Markscheinen einen Berg von 35 Kilometer Höhe. Das ist die Höhe, in der also heute nur mehr Weltraumschiffe sich bewegen, wo nicht einmal die Fliegerei sich bewegen kann. Dieser Berg übertrifft den höchsten deutschen Berg der Zugspitze noch erheblich, nämlich um das Vierfache der Höhe des Kölner Doms. Das reine Papiergewicht dieser Geldmenge beläuft sich auf 2.800.000 Kilogramm oder 2.800 Tonnen. Stellen Sie sich einmal vor, in 100 Markscheinen wären das 28.000 Tonnen. Und das nur beim Bund, ohne Länder, ohne Gemeinden, ohne Bahn, ohne Post. Allein in 1.000 Markscheinen befördert, würde man dazu 186 Waggons je 15 Tonnen brauchen. Das sind mehr als drei Güterzüge mit der Höchstzahl von 120 Achsen. Bei 100 Markscheinen 120 Güterzüge. Böses Blut stiften. Parasitäre Publizistik oder schäbiges Verhalten sind zum Glück Ausnahmeerscheinungen, die wir hinnehmen. Ob parasitäre Publizistik und schäbiges Verhalten wirklich Ausnahmeerscheinungen sind? Da haben wir von Franz Josef Strauß schon anderes gelesen. Den Gangsterjournalismus mochte er genauso wenig wie Karl Kraus die Pressmafia. Und dem Spiegel verlieh Strauß den Ehrentitel Scheißhausblatt. Auch das hätte Karl Kraus gefallen, den die Pressköter ein Leben lang anwiderten. Ich kann allerdings sehr wohl Verständnis dafür aufbringen, dass ich nicht gerade unbedingt eine Zeitschrift unterstützen würde, durch millionenschwere Inserate finanzieren würde, wenn im Textteil ich als Ausbeuter, Wucherer, Blutsauger, Arbeiterunterdrücker dauernd diffamiert werde. Ich meine, es wird ja auch nicht gerade der Benediktinerorden in den St. Pauli-Nachrichten für Nachwuchs werben. Nein, die Presspöbeleien der, noch einmal mit Karl Kraus zu klagen, Tintenstrolche und Fanghunde der öffentlichen Meinung, estimierte Franz Josef Strauß nicht. Die Aufgabe der Medien ist es nicht, böses Blut zu stiften, grantelte er. Am 12. Oktober 1962, kurz vor der Spiegel-Affäre, schrieb er an Adenauer, der publizistische Terror ist genauso eine kriminelle Angelegenheit wie der gewaltsame. Und ständig musste er sich darüber ärgern, was so ein Schmierfink von Kolumnenschreiber mal wieder zusammenskribiert hatte. Die Hamburger Pressehäuser fasste Franz Josef Strauß unter dem Stichwort pseudoliberale Negertrommel zusammen und revanchierte sich, wenn es sich ergab, bei den dort tätigen Damen und Herren. Als er geschlachtet werden sollte von der Frau Dönhoff und dem Sommer in der Redaktion der Zeit, muss er die wiederum an die Wand geredet haben. Er war stark, denn das, was mir der Dieter Hildebrand einmal gesagt hat, Kabarettisten diskutieren mit Politikern. Er sagt, der Hildebrand, so sind sie noch nie eingegangen. Sie haben noch nie so verloren, so lausig verloren, weil diese Politiker haben sie kommen lassen und gesagt, schön, ihre Witze, wirklich nett, aber. Und dann haben die ihre sogenannten Fakten auf den Tisch gelegt und dann haben sich die anderen angeschaut. Und wie schaute es im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Fernsehen aus? Bereits am 15. Dezember 1946 hob Strauß auf der Landesversammlung der CSU in Eichstätt hervor, dass bei einer Unionsregierung die Presse von sämtlichen Seiten her und mit allen möglichen Mitteln auf uns schießen wird. Sein künftiger Chef, Konrad Adenauer, beliebte das so darzustellen. Rundfunk, meine Freunde, das ist eine Hinterlassenschaft der englischen Besatzung aus der ersten Zeit ihrer Besatzung. Damals glaubte sie, sie würde demokratisch handeln und der Demokratie helfen, wenn sie die öffentliche Meinung möglichst in die Hände der SPD gebe. Und an dieser harten Nuss knabbern wir jetzt noch. Grimmig prangerte Franz Josef Strauß jahrzehntelang die rote Unterwanderung bei Funk und Fernsehen an. Laut der Zeitschrift Funkreport sah er im Bayerischen Rundfunk 1971 eine Reichsrundfunkkammer mit Linksdrall und in deren Programm überall kleine Spritzer roten Gifts. Der NDR wiederum war für Strauß eine rote Reichsfernsehkammer, die die Zuschauer manipuliere und aufhetze. Zuvörderst durch ein Politmagazin wie Panorama. Es waltet ein Unstern über der Sendung Panorama. In Summa: Wenn der große Bruder der Informationsunterdrückung und Meinungsverfälschung am Werke ist, dann gibt es das nicht, was es gibt. Trat Franz Josef Strauß vor die Kameras und Mikrofone, hatte er es gewöhnlich mit unbedarften Journalisten-Zwergen zu tun. Sie kennen anscheinend die Diskussion der letzten Monate nicht. Sie müssen Ihre Frage aktuell erstellen. Diese Überfallfragen liebe ich nicht. Bitte lassen Sie das. Die Frage ist ebenso unsinnig wie bedeutungslos, wenn Sie mir erlauben, das zu sagen. Einmal jedoch, am 9. Oktober 1972, saß Franz Josef Strauß in der WDR-Sendung Monitor im Kreuzfeuer 21 Minuten lang Klaus-Heinrich Castorf und Rudolf Rohlinger gegenüber. Zunächst muss ich mir leider die Bemerkung erlauben, dass diese Ihre eben gezeigte, von mir verfolgte Sendung tendenziös ist. Diese Sendung entspricht nicht den Geboten der Loyalität, der Objektivität und der Neutralität. Wenn die Frage war, und da bin ich wieder im, ich bin hier nicht im Wahlkampf bei Ihnen, ich habe auch nicht die Absicht, scharf oder ironisch zu werden, aber Sie können von mir nicht erwarten, dass ich auf solche Methoden hereinfalle. Strauß ist nicht wegen seiner Politik gefährlich, sondern wegen seines persönlichen Verhaltens in der Politik. Ich bin nicht gefährlich, ich bin für niemanden gefährlich. Ich lasse mir nur nicht alles bieten. Professor Theodor Eschenbeuth 1950 gesagt, ist Ihnen dieser Vorwurf nicht eigentlich immer wieder begegnet? Wenn ich alles sagen würde, was ich über Eschenbeuth zu sagen hätte, dann würde das eine für ihn wie für mich unerfreuliche Unterhaltung werden. Würden Sie denn auch von mies reden und so? Nein, so wichtig ist der gar nicht. Herr Strauß, fühlen Sie sich eigentlich gejagt und verfolgt? Oh, gar nicht. Aber ich weiß, dass solche Fragen stellt man, wenn man eine Antwort haben will, aus der heraus man dann weitere politische Konflikte nähern kann. Wissen Sie gleich, dass wir zu den jubeljaulenden Hofhunden gehören? Eines der blumigen Worte, die aus Ihrem Munde in letzter Zeit gekommen sind. Haben Sie immer gleich einen Stempel? Sie wissen gleich, was der andere will. Ich bin ja nur halb so gefangen, wie Herr Wehner ist es. Der ist gerade nicht da. Ich meinte nur, warum unterstellen Sie, dass wir ganz bestimmte Antworten außer den wahren von Ihnen haben? Weil ich nicht von heute bin und auch nicht von gestern. Jürgen Tebrath, ehemaliger Redakteur bei Monitor, erzählte jüngst, Strauß soll nach diesem Interview so gekocht haben vor Wut, dass er in die Einbahnstraße in Köln in die falsche Richtung gebrettert ist. Da möchte man noch im Nachhinein murren. Also wir müssen schon mit dem Fernsehen am Arsch lecken. Ebrius coram publico. Musik. München war ich nicht des Bieres wegen gegangen oder auch natürlich des Bieres wegen. Franz Josef Strauß, mag manch einer vermuten, war des Bieres wegen in München geboren worden. Er liebte die Stadt und das heimische Hauptgetränk sowie dazugehörige Speisen. Auch wenn er die schlimmsten Dinge über den Atomkrieg geredet hat oder so, habe ich ihm gedacht, so und jetzt wird O-Zapft. Genau. Und dazu eine zünftige Mahlzeit. Ich lebe auch gerne ein bisschen angenehm. Und meine Erscheinungsform spricht auch nicht von asketischen Gewohnheiten. Ich gehöre nicht zu den Asketen dieses Jahrhunderts. Und ich billige jedem zu, dass bayerisch lebt. Tatsächlich? Er wurde ein paar Mal gezeigt, wie er besoffen war. Oder wie er sich auch, weil er wahrscheinlich betrunken war, ins Fettnäpfchen gesetzt hat. Wie er doch da eine, kann ich mich noch erinnern, da war irgendwo eine Sendung, wo es darum ging, ob eine Beamtin werden kann, die aber Übergewicht hat. Und dann hat er vor einem Publikum, im Fernsehen, vor Millionen Publikum gesagt, na, die soll nicht so viel fressen. Franz Josef Strauß trieb oder ließ einen, so Eckart Henscheid, beileibe nicht billigen Alkoholspitzenaufwand treiben. Die glänzenden Resultate konnten auch am 25. Januar 1987 begutachtet werden, in der Fernsehsendung Bundestagsrunde nach der Wiederwahl Helmut Kohls. Herr Schulze hätte eigentlich eine Frage an Sie noch. Wer ist denn Herr Schulze? Der in der Mitte sitzt. Würden Sie gerne dem nächsten Kabinett angehören? Meine Güte. Ja. Schminken Sie sich doch den Bart ab. Gut, dann weiß man ja, Bescheid. Diese Frage sollten Sie nicht stellen, Herr Schulze. Ich bin kein Feind der FDP, das ist ein völliger Irrtum. Zum Beispiel auch ein Gebiet der Steuerreform. Sind wir der Meinung? Ziehen Sie an einem Strang. Ja, ist die FDP der Meinung, unserer Meinung? Und ich habe von meinem großen Freund und Lehrer Ochsensepp eines gelernt. Franz Josef, einiges muss man auch ausschnapsen. Und so begab es sich ebenfalls, dass Franz Josef Strauß aus Anlass des Besuches von Erich Honecker im nämlichen Jahr 1987 im Stadium der gemütlichen Unterhaltung nach einer seelischen Anpassungsphase ohne Übertreibung und in aller Nüchternheit bei seiner Tischrede zu Ehren des hohen Staatsgastes aus der DDR feststellte: Auch das Verhältnis zwischen uns belastet, auch das Verhältnis zwischen uns belastende Einrichtungen an der Grenze. Durch dies, Entschuldigung, auch das unser Verhältnis belastende, Tatsache gewisser Einrichtungen an der Grenze wurden gemäß Ihrer Zusage und unserer Absprache beseitigt. Oktober 1988. Friede war das eigentliche Ziel seines Handelns in den Schrecknissen des Krieges, war ihm dies zum inneren Auftrag geworden, dem Frieden in der Welt zu dienen. Er hat auch die Tür nach Osten aufgetan. Er war der Erste, der von uns nach China gegangen ist. Er hat gewagt, das verschlossene Albanien zu besuchen. Er war in Moskau wiederholt zu Gast. Werner Biermann, seit 100 Jahren, seit dem Tod des Märchenkönigs Ludwigs II. Im Jahr 1886 hat München nicht mehr ein solch pompöses Begräbnis erlebt. Während der Zeremonie zieht Straußens enger Vertrauter Friedrich Zimmermann eine Bilanz. Er war ein Genie und er ist gescheitert. Bei mir gibt es keine verborgenen oder geheimen oder untergründigen Seiten. Bei mir gibt es auch keine Vergangenheit, die ich zu verbergen habe oder die ich zu erklären hätte. Ich habe gut geheiratet. Nicht sehr gut, aber gut, schreibt Franz Josef Strauß nach der Eheschließung mit Marianne Zwicknagel 1957 an einen Freund. Es gibt sehr wenige Menschen, die so hart kämpfen, wie er es tut. Und er ist eben einer der letzten Großen, die aus dieser Ära noch da sind und wird infolgedessen als Buhmann aufgezäumt. Ich halte bei mir für wichtig die Tatsache meiner Geburt. Sie hat im September 1915 stattgefunden, in der Stadt München. Franz Josef Strauß wächst in der Schellingstraße auf, der Straße der Bewegung. Hier verkehren in verschiedenen Lokalen Hitler, Göring und Himmler, Brecht, Thomas Mann, Ringelnatz, Paul Klee, Oskar Maria Graf und Erich Mühsam. Vis-à-vis der Metzgerei der Familie Strauß befindet sich das Atelier des nachmaligen Leibfotografen von Hitler, Heinrich Hoffmann, in dem 1925 die NSDAP neu gegründet wird. Diese merkwürdige Mixtur, die es da gegeben hat zwischen Altbayerisch, zwischen Preußisch, zwischen Visionären, zwischen Großmachtstrebern, zwischen Spinnern, zwischen Wurzelfressern und wie viel Maler es dazwischen gegeben hat und wie viel verkannte Genies alles in diesem Schwabing rumgelaufen ist. Und dass eben diese ganzen Nazi-Ideen auch, diese vom Hakenkreuz bis zum Lebensraum im Osten und das Blut, alles schon da. Als Messdiener soll sich Franz Josef Strauß Latein beigebracht haben. Bestes Abitur am Maximiliansgymnasium seit 1910. Lehramtsexamen mit der besten Note in Bayern seit 1919. Eigentlich wollte er Professor für Geschichte werden. 8 Semester, Geschichte, Latein, Griechisch, Volkswirtschaft, wurde vor Beendigung meiner Studien eingezogen, konnte aber während des Krieges noch das Referendarexamen und ein Jahr später das Assessorexamen machen. Der Krieg führte mich an den Westwall, nach Frankreich, anschließend nach Russland, wo ich knapp 2 Jahre gewesen bin. Träger des Verwundetenabzeichens, des Sturmabzeichens, des Eisernen Kreuzes zweiter Klasse und des Kriegsverdienstkreuzes. Wenn ich mir vorstelle, was ich in meiner Klasse kurz nach Beginn des Dritten Reiches auch auszuhalten hatte, weil ich einer der ganz wenigen war, die keiner braunen Organisation angehörten, als sie alle voller Begeisterung und Jubel dann für den Führer schwärmten. Hier muss man auch einmal Nein sagen und entgegentreten können. Der Schriftsteller Bernd Engelmann auf einer Pressekonferenz in Bonn am 5. September 1980. Er war am Tag des Pogroms vom 9.11.1938 schon 23 Jahre alt. An den Verbrechen jener Nacht war auch das NSKK beteiligt, das Nationalsozialistische Kraftfahrkorps, bei dessen Münchner Sturm 23 M86 er damals Rottenführer und weltanschaulicher Referent war. Daran schließt sich die nächste Frage an. Wie hat sich Herr Strauß als Mitglied des Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbundes NSDSTB verhalten, dem er am 1. November 1937, ein Jahr vor dem Pogrom, beigetreten war? Der NSDSTB war, so Rudolf Hess, eine Art intellektuelle SS, die politische Elite der Nazi-Partei an den Hochschulen. Franz Josef Strauß im Mai 1974. Meine Generation, die ausgeschlossenen Jahrgänge, die damals zu Hause bleiben mussten und den Krieg getragen haben, waren die Opfer dieser Politik, der Nazi und der Kommunisten. Sie armes Opfer. Thomas Schuler fragt, war Strauß wirklich im Widerstand aktiv, wie die Entnazifizierungsspruchkammer in ihrer Begründung schreibt? Und er fährt fort, Auskunft über das Zustandekommen der Begründung könnte die vollständige Entnazifizierungsakte von Strauß geben. Seine Erben halten sie jedoch bis heute verschlossen. Ich gehöre nicht zum Kreis des 20. Juli, weil ich nicht gefragt worden bin, weil ich keinen Zutritt hatte dazu. Ich hätte ja gesagt, wenn ich einen Zutritt gehabt hätte. Den Krieg beendigte ich als Oberleutnant der Reserve an der Flakartillerieschule 4 in Schongau. Ich habe dann nicht beschlossen, Politiker zu werden. 3 Wochen nach Kriegsende bekleidet Strauß den gut dotierten Posten eines Assistant-Landrates in Schongau. Ernest Hauser, ein amerikanischer Geheimdienstmitarbeiter, protegiert ihn. Sie werden dicke Freunde. Straußens Aufstieg verläuft rasant. 1946 Landrat von Schongau, 1949 Generalsekretär der 1945 gegründeten CSU. Er zieht in den ersten Bundestag ein und ist während der Rhöndorfer Konferenz am 21. August 1949 maßgeblich am Zustandekommen des Kabinetts Adenauer beteiligt. Der künftige Kanzler und Strauß wollen die Sozialdemokraten um jeden Preis von der Macht fernhalten. Es ging um die Frage, große Koalition, CDU, CSU, SPD oder kleine Koalition, CDU, CSU, FDP und DP. Konrad Adenauer bot alles auf, um eine große Koalition zu verhindern. Die Mehrheit der führenden Persönlichkeiten der CDU waren für eine große Koalition. Bei diesem Treffen habe ich als letzter von allen Anwesenden befragt eine sehr deutliche Stellungnahme gegen die große Koalition abgegeben. ...1950 wird Franz Josef Strauß Herausgeber und Chefredakteur des just aus der Taufe gehobenen Parteiblattes Bayern-Kurier. Die Nebeneinkünfte fließen bereits mehr als ordentlich. Ab 1952 überweist ihm dann zum Beispiel die Volkswirtschaftliche Gesellschaft in Bayern, eine Lobbyistenvereinigung der Industrie, monatlich 5.000 Mark zur persönlichen Verwendung. Ich bin ein Mensch mit seinem Widerspruch. Ich habe einen Bibelspruch, der steht im Buche Prediger, im Kapitel 10, Satz 2. Der heißt, die Vernunft des Weisen ist auf der rechten Seite, der Verstand des Toren ist aber auf der linken Seite. Und deshalb schließe ich jetzt mit einem Worte von Martin Luther, tritt fest auf, mach's mal auf, hör bald auf und jetzt höre ich auf. Dankeschön. Die blaue Blume des Roten Riesenreiches. Herr Strauß sagt eben, wir seien die neuen Nazis. Das ist interessant zu hören. 22. Januar 1987. Drei Tage vor der Bundestagswahl versucht Franz Josef Strauß im Fernsehen in der sogenannten Elefantenrunde die Sprecherin der Grünen, Jutta Ditfurth, in den Senkel zu stellen. Das Muster, das er anwendet, ist kein neues. Die Linken, das werden wir noch manches Mal hören, sind die Nazis von heute. Ralph Giordano blieb die mörderische Szene in Erinnerung als Gipfel der Infamie. Sie zeigte ihm einmal mehr, dass Strauß der Inbegriff des Zwangsdemokraten war, eine Inkarnation des Gegenradikalismus, der die unverbesserlichen und unbelehrbaren immer wieder mit jubelnd aufgenommenen Parolen versorgte. Der Bürger weiß heute, was ihm blühen würde, wenn dieses rot-grüne Katastrophenkartell die Macht in der Bundesrepublik Deutschland übernehmen würde. Verbreitete der Atomdiktator aus Bayern Land auf, Land ab. Waren die Grünen und die Ökologiebewegten für Strauß Träumer, Spinner und eine trojanische Sowjetkavallerie, so war das Wort Atom im Gegenzug, wie Karl-Heinz Deschner schrieb, sozusagen Straußens Herzstück. Seine blaue Blume, sein Gral, sein Ein und Alles. Er ist ja mal rübergeflogen, selber geflogen, ne? durch Nacht und Nebel ist er geflogen, er war ein leidenschaftlicher Flieger. In die Sowjetunion ist er geflogen, nach Moskau, Ende Dezember 1987. Сегодня Михаил Сергеевич Горбачев встретился в Кремле с премьер-министром земли Бавария, председателем Христианско-Социального Союза ФРГ, Францем Йозефом Штраусом. Hatte Strauß nicht im vertriebenen Organ Deutscher Ostdienst noch am 8. Mai 1985 gedröhnt, grammatikalisch wie so oft nicht ganz einwandfrei, die Ursachen für die schmerzliche Teilung unseres Vaterlands und damit die Teilung Europas sind ein und dieselben, nämlich der brutale und expansive Machtwille Moskaus. Und lag ihm nun plötzlich daran, als bayerischer Ministerpräsident bei Generalsekretär Gorbatschow mit diplomatischem Geschick Weltpolitik zu betreiben und die Teilung des Vaterlandes zu überwinden? Bewunderte Franz Josef Strauß das Rote Riesenreich insgeheim vielleicht sogar? Nämlich dafür. Die Sowjetunion baut Kernkraftwerke mit einem Tempo beinahe wie die Regensburger Metzger, die Knackwürste produzieren. Ihr seid aber nicht die apokalyptischen Reiter, ihr seid die apokalyptischen Narren eurer eigenen Dummheit, apokalyptische Esel. Ich bin überzeugt, sie politisieren die Beatles da hinten. Ich bin überzeugt, wenn ich mit ihnen diskutieren könnte, Mann für Mann, dann würden sie beweisen, dass sie von diesen Dingen nicht das Geringste verstehen, dass sie ihren Verstand im Kehlkopf, aber nicht im Hirn haben. Franz Josef Strauß hatte Luftfahrt- und Waffenindustrie in Bayern angesiedelt, hatte Atomkraftwerke bauen und gigantische Wasserstraßen anlegen lassen. Der Freistaat prosperierte zum Nutzen vieler. Man muss auch eines sehen, glaube ich, kaum ein Land, wenige, vielleicht die Schwaben, weiß ich nicht, haben ja so profitiert, Jürgen. Sie sind in kürzester Zeit nach dem Krieg von einem wirklichen Agrarstaat in diese Industrialisierung gegangen. Das heißt, sie haben mit dem Strauß prosperiert. Viele Menschen. Doch an den Plänen zum Bau einer Wiederaufbereitungsanlage im oberpfälzischen Wackersdorf entzündete sich in den 80er Jahren ein gewaltiger, jahrelanger Protest. Mit Kreuz und Fahne marschieren sie um die Baustelle herum, als ob es gelte, das Abendland vor dem Untergang zu retten. Wer die Menschen verwirrt, betreibt das Werk des Teufels und nicht das Werk Gottes. Gegen diese Rabauken- und Unruhestifter galt es einzuschreiten. Diese Brüder müssen einmal gehörig am Wickel genommen werden. Wenn Sie einen Funken demokratischer Disziplin, einen Funken von menschlichem Anstand, einen Funken von normalen Verhaltensweisen hätten, dann würden Sie jetzt Ihr Maul halten, statt versuchen, uns dauernd zu stören. In Bayern habt ihr nichts zu verlieren. Warum behindert man uns bei der Schaffung schärferer Vorschriften gegen Landfriedensbruch? Schärfere Vorschriften, ja. Ihr werdet schon noch kennenlernen. Und was sollte man in diesem Zusammenhang endlich mal im Fernsehen zeigen? Wer jetzt mit viel Krokodilstränen und falschem Sympathiewerben diese Polizeiwaffen, an die man denkt, hinsichtlich der Wirkung auf die Opfer in grausamsten Farben schildert und dann Bilder davon zeigt, dann sollte man auch einmal die Bilder der Ermordeten, der Verletzten, Schwerverletzten, dienstunfähig gewordenen Polizeibeamten und ihrer Familien ansehen. Die soll man einmal am Fernsehen zeigen. Kirche und Karawane. Bei den Bundestagswahlen am 3. Oktober 1976 räumt der Spitzenkandidat der CDU-CSU, der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Helmut Kohl, regelrecht ab. Mit 48,6% der Stimmen holt er das zweitbeste Ergebnis für die Union seit Bestehen der Bundesrepublik. Einer hat trotzdem einen Hals. Schon 1973 lästerte Franz Josef Strauß, Kohl sei ein Filzpantoffelpolitiker. Und jetzt am Wahlabend, so berichtet der Spiegel, monologisiert der große Vorsitzende im holzgetäfelten Konferenzraum der CSU-Landesleitung in Münchens Lazarettstraße gegen die aufgeblasenen Arschlöcher und Nordlichter der Union jenseits der Mainlinie. Und gleich war Strauß auch auf sein Lieblingsthema gekommen, die vierte Partei. Jetzt werden wir unseren Weg gehen müssen. Und das muss der CDU auch begreiflich zu machen sein. Manche Freunde wissen vielleicht nicht, dass man ihr bester Freund ist. Helmut Kohl wird einen sehr schweren Weg gehen. Und er wird merken, dass die CSU ihn auf diesem Wege besser unterstützen wird, als wenn wir eine Riesenfraktion bilden. Am 19. November beschließt die CSU in Wildbad Kreuth auf Betreiben von Strauß, die Fraktionsgemeinschaft mit der CDU aufzukündigen. Helmut Kohl reagiert prompt und droht mit seinem Verein im Freistaat anzutreten. Nun schwillt Strauß erst recht der Kamm. Zwei Tage später, am 24. November 1976, erläutert er, komischerweise geringfügig angeheitert, in einem Sitzungssaal der Hauptverwaltung des Wienerwaldkonzerns in München vor Mitgliedern der Jungen Union, was es mit dem Trennungsbeschluss auf sich habe und was er von Kohl und dessen Laden halte. Der wird mit 90 Jahren die Memoiren schreiben, ich war 40 Jahre Kanzlerkandidat. Lehren und Erfahrungen aus einer bitteren Epoche. Ich greife mich ans Herz, die politischen Pygmäen der CDU, diese Zwerge in Westentaschen vornach. Ein Zurück gibt es nicht mehr, das ist der Ganda Canossa, das ist die Unterwerfung, das Zentrum, dafür müsst ihr euch einen Männer suchen, einen Feigling suchen. Strauß gibt sich dann noch der Hoffnung hin, dass vielleicht einmal aus der Versumpfung und Verfettung gegenüber Postenjägern und Schwätzern in Hinterhöfen von Gasthäusern auch mal eine andere Generation hochwächst. Allein gut zwei Wochen danach fällt in diesem Theater der Vorhang. Der Journalist Michael Stiller rückblickend, Kohls Einmarschdrohung genügte, um in der CSU eine Panik auszulösen und den ruhmlosen Rückzug von Strauß einzuleiten. Strauß vor der Presse? Mir Tendenzen der Spaltung oder des Bruderkrieges zu unterstellen, ist schlechterdings absurd, ist barer politischer Unfug. Das, so Strauß, interessante Happening findet dennoch seine Fortsetzung. Denn wir sind ja so flexibel, dass wir sowohl für wie gegen dieselbe Sache eintreten können, je nachdem, wie es die politische Lage erfordert. Dass es für mich nicht wesentlich ist, wer unter mir Bundeskanzler ist. Beteuert Franz Josef Strauß geradezu mit Wollust. Ende 1968 hatte er ja versichert, lieber eine Ananasfarm in Alaska zu eröffnen, statt Kanzler zu werden. To establish a pineapple farm in Alaska, instead of becoming Chancellor in Germany. Nun ja. Kohl muss irgendwann bei der Vollendung der Pubertät als 18-Jähriger beschlossen haben, Bundeskanzler zu werden, spottet Strauß Anfang 1979 und attestiert dem Herzensbruder einen gewissen Realitätsverlust. Auf ihn, Strauß, trifft das selbstverständlich nicht zu. Das ist ein Dauerkampf. Stöhnt irgendwann selbst der dickleibige und fällige Helmut Kohl. Genosse Genscher, seit der sogenannten Wende Außenminister an der Seite jenes Kanzlers, der nie Kanzler hätte werden dürfen, brummt buddhistisch lethargisch in die Runde. Frau sagt vieles in diesen Tagen. Und das muss man nicht erst auf die Goldwaage legen. Überhaupt, Wende. Was heißt jetzt Wende? Wende ist ein Stilbegriff. Wenn sie einer umdreht und den Hintern zeigt, ist auch eine Wende. Freilich. Jedenfalls geht das Trauerspiel fröhlich weiter. Ja, was ist denn eigentlich los in Bonn? Der eine sagt Hü, der andere sagt Hot. Herrscht denn bei denen die ägyptische Verdunkelung, die ägyptische Finsternis da oben? Zur Erhellung der Lage schreibt Strauß einen Brief nach dem anderen CO-Bundeskanzleramt. Die dummen Töne, die man früher gehört hat, der bayerische Ministerpräsident soll zu Hause bleiben, er soll die Bonner in Ruhe lassen. Schön wär's für die, aber nicht für mich. Kohl sitzt das aus. Und dann kommt eine Phase, in der es einem ziemlich lästig wird. Und dann kommt eine Phase, in der ein bestimmtes Maß von Wurstigkeit eintritt. Das vernimmt Strauß ungern. Das Ganze ist eine Pflegelei, die sich hoffentlich nicht mehr wiederholen wird. Eine ausgemachte Pflegelei. Ich hoffe, dass sich das nicht wiederholt. Das würde die Atmosphäre erheblich belasten und vergiften. Wir Länderchefs haben ein Anrecht darauf, vom Bundeskanzler gehört zu werden und ihm Briefe schreiben zu dürfen, ohne dass irgendwelche Kofferträger oder sonstigen Hintergrundrauner dann da so ihr Maul wetzen können, um es mal ganz deutlich zu sagen. Kohls Riposte, wenn der bayerische Löwe brüllt, dann verbreitet er nur noch Mundgeruch, diktiert er den Journalisten in die Notizblöcke. Im Übrigen gehen Sie davon aus, die Karawane zieht weiter. Ich habe mal ein arabisches Sprichwort gelesen, das hieß, die Hunde bellen, die Karawane zieht weiter. Die Karawane zieht weiter. Man muss als Politiker sich an den Sternen orientieren und muss auf die Steine am Weg Obacht geben. Wir lassen die Kirche im Dorf und das politische Entscheidungszentrum der Republik in Bonn. Schön, dass Helmut Kohl Franz Josef Strauß, um ihn endgültig vom Hals zu kriegen, in einer Angelegenheit gewähren und ihn 1983 unter dubiosen Umständen einen Milliardenkredit für die DDR zusammenschustern lässt. Wollen wir wissen, was der Münchner Kommunistenfresser noch 3 Jahre zuvor verkündet hatte? Sollen wir bankrotte, korrupte Regime mit den Geldern unserer Steuerzahler und Sparer unterstützen, um die Schwächen ihres Systems zu übertünchen und ihren Machthabern zu helfen, die Ungereimtheiten ihres Systems leichter vor der Öffentlichkeit und länger verbergen zu können. Wer der Meinung ist, dass wir zu wenig an die DDR zahlen, der soll SPD und FDP wählen. Tja. Tempora mutantur et nos mutamur in illis. Die Zeiten ändern sich und wir ändern uns in ihnen. Aber glauben Sie ja nicht, dass ich meine grundsätzlichen Vorstellungen geändert habe. Ich bin nur flexibler geworden in der Wahl der Mittel. Wie auch immer. Es möge in dieser Causa Strauß Helmut Kohl das letzte Wort behalten. Im Blick auf die Klugheit hat er eine Menge Begrenzungen gehabt. Die Schwungmasse. Ich fände es der Wahrheit und der Klarheit wegen schon richtig, wenn die CDU-CSU sich endlich durchringen würde, den Mann, der in Wahrheit ihr geistiger Führer ist, auch zum Kanzlerkandidaten endlich zu nominieren. Ich bin entschlossen, diesen Wahlkampf unter vollem Einsatz meiner Person mit allen mir zu Gebote stehenden geistigen und physischen Kräften zu führen, mit allen demokratischen politischen Mitteln zu führen. Die Demokratie steht am 5. Oktober auf dem Prüfstand, sagt Herbert Wehner im Vorfeld der Bundestagswahl 1980. Wer unser Gemeinwesen mit einer Schmutz- und Schlammschlacht lähmt, habe die Lektion aus der Weimarer Republik nicht gelernt. Im Sommer 1979 wurde Franz Josef Strauß bei einem mehr oder minder schweren Gelage in einem Bonner Restaurant von Edmund Stoiber und Friedrich Zimmermann zur Kanzlerkandidatur überredet. Nun treten die beiden erfahrensten, intelligentesten und potentesten Politiker ihrer Generation gegeneinander an, heißt es in der Zeit. Antipoden, wie sie in krasserer Gegensätzlichkeit sich kaum denken lassen. Der Wahlkampf dauert ein ganzes Jahr. Straußens erster Auftritt am 14. September 1979 auf dem Essener Burgplatz wird von Krawallen unerhörten Ausmaßes begleitet. 20 Minuten lang kommt Strauß nicht zu Wort. Dann schlägt er los. Ich hoffe, dass manche von euch, wenn ihr einmal älter werdet, einmal die Augen aufgehen werden, dass sie mal ihre Dummheit begreifen und dass sie merken, dass wir heute mit derselben Sorge um die Freiheit kämpfen, wie es unsere Väter von 1933 getan haben. Ihr werdet die Besten. Ihr werdet die besten Schüler von Dr. Josef Goebbels gewesen. Ihr werdet die besten Anhänger Heinrich Himmlers gewesen. Ihr seid die besten Nazi, die es je gegeben hat. Wer den Strauß gesehen hat, der in Essen niedergebrüllt wurde und prompt Proben seines Schimpfvokabulars ablieferte, konnte sich den Konfrontationsstrauß der Jahre 61 und 62 vorstellen, der während der Spiegelaffäre mit einer Art kalten Staatsstreichs nicht zur Stuhle kam, kommentiert Rudolf Augstein das Geschehen. Man nenne uns ein EG-Land, in dem Strauß als potenzieller Regierungschef denkbar wäre. Was in Essen aus diesem Gesicht hervorbrach, ließ einen Kanzlerkandidaten sehen, der nur noch Finsteres befürchten lässt. Strauß legt nach, in Herne am 20. September. Nicht ich habe mich zu entschuldigen, sondern diejenigen, die in der SPD es zulassen, dass es dort zwischen ihren linksradikalen Randerscheinungen und den Kommunisten einen nahtlosen Übergang und eine echte Arbeitsgemeinschaft gibt. Anschließend teilt er mit, dass der Initiator der SPD-gesteuerten und SPD-aufgeladenen Störungen und Krawalle der Herr Bahr gewesen ist. Jener Egon Bahr, den ich einmal einen dilettantischen Amateurdiplomaten genannt habe, um noch die mildestmögliche Formulierung zu gebrauchen. Egon Bahr, der Bundesgeschäftsführer der SPD, wehrt sich. Dies alles ist eine Sprache, die ich nicht bei uns, auch nicht auf den politischen Gegner angewendet wissen will. Da müssen wir uns unterscheiden und nicht mit gleicher Münze heimzahlen. Sonst wird das Klima in diesem Lande unerträglich. Dass sogar Mitglieder der Jungen Union bei den Jusos stoppt Strauß-Plaketten ordern, juckt Strauß und seinen Gehilfen Edmund Stoiber nicht. Im Gegenteil. Nach den Vorfällen im Ruhrgebiet hacken sie eine neue Parole aus. Statt Freiheit oder Sozialismus, wie 4 Jahre zuvor, nun Sozialismus gleich Nationalsozialismus. Strauß auf dem CSU-Parteitag am 29. September 1979 in München. Und wir werden auch nicht schweigen in dieser Auseinandersetzung, denn schließlich war der Nationalsozialismus auch eine Variante des Sozialismus. Und seine große Schwungmasse hat er nicht von dem Strandgut des Ersten Weltkrieges, von den Freikorpskämpfern, vom verarmten Mittelstand oder vom Bürgertum bezogen. Seine Schwungmasse hat er von den Millionen Sozialisten bezogen, die der SPD damals als Wähler davongelaufen sind. Edmund Stoiber ist auf diese durch und durch geschichtswidrige Ungeheuerlichkeit stolz. Ich habe die Diskussion angefangen. Das Erstaunen in der Öffentlichkeit, als Franz Josef Strauß in Essen diese linken Chaoten als beste Schüler Himmlers bezeichnet hat, war der Ausgangspunkt, bekennt er. Allerdings hat er da vergessen, dass Strauß nahezu das Gleiche schon im vorherigen Bundestagswahlkampf in die Welt gesetzt hatte. Laut Fürstenfeldbrucker Tagblatt vom 18. September 1976 vor 3000 Zuhörern und am 30. September vor einem Millionenpublikum in der Sendung 3 Tage vor der Wahl. Ich möchte Ihnen unsere Position hier sehr deutlich sagen. Und in unserer Position ist Faschismus, Nationalsozialismus, Marxismus und Kommunismus nichts anderes als eine verfeindete Verwandtschaft derselben Familie. Als dieselben giftigen Sumpfpflanzen ein und desselben ungeistigen Nährbodens. Also erstmal 8 Millionen DGB-Mitgliedern bescheinigt, sie seien keine Demokraten, mir auch bescheinigt. Muss man sich nicht wundern, wenn es aus dem Wald manchmal so rausschallt, wie man vorher reingerufen hat. Ihr Herr Stoiber hat einen Sozialismus, und da meinte er uns und nicht etwa die Kommunisten da drüben in der DDR, verglichen als mit Nazis. Sozialismus und Nationalsozialismus sei aus derselben Quelle gekommen. Alles das sind schlimme Sachen. Und das meine ich alles, wenn ich sage, Sie sind ein Mann des Unfriedens und des Streites. Sie sind der meist umstrittene Mann in der ganzen deutschen Nachkriegspolitik. Er ist der erste Kandidat, durch den sich das Deutschland der Tradition, das vordemokratische Deutschland, angesprochen fühlt. Das Deutschland der starken Hand gegen das politische Geschwätz, charakterisiert der Richter und Rechtssoziologe Theo Rasehorn den Aspiranten. Die Zeitschrift Konkret fragt den Altnazi und ehemaligen Vorsitzenden der NPD, Adolf von Tadden: Glauben Sie, dass eine von Strauß geführte Bundesregierung die Programmpunkte, auf die Ihre NPD damals abgezielt hat, verwirklichen würde? Wir denken da an Themen wie Volksgemeinschaft, Offenhalten der Ostfrage, an Politik der Stärke gegen den Osten? Von Tadden antwortet: Ja, ohne Zweifel. Straußens Politik der Stärke würde ebenso sehr auf den viel geschmähten, ja verhassten Sozialstaat zielen. Herbert Wehner: Bei uns breitet sich ja schon der Eindruck aus, als ob die Fleißigen von den Faulen ausgebeutet würden. Das heißt im Sozialstaat. Ja, das sind die, mit denen es zu tun wäre, wenn die Sozialdemokraten nicht als Erste durchs Zielband gehen. Und Helmut Schmidt auf der Abschlusskundgebung auf dem Frankfurter Römer: Das ist ein Mann, der gesagt hat, das Soziale sei bloß eine UNO-Phrase. Franz Josef Strauß ist in diesem Wahlkampf kaum zu bremsen. Wie sehen denn diese Hilfstruppen aus, die heute stoppt Strauß, die heute im Kampf für Freiheit, Recht, Frieden und Fortschritt stoppt Strauß rufen? Man sieht sie ja, den Kern der Kommunisten hier, der Fäusteschwinger, geht nach Moskau, geht nach Ost-Berlin. Lasse mich durch diejenigen nicht irre machen, die besser auf die andere Seite der Mauer gehören würden. Genau dasselbe Gesindel, das in Bremen Bundeswehr und Polizei tätig angegriffen hat, versucht auch, unsere Kundgebungen unmöglich zu machen und zu stören. Mich können Sie nicht stoppen. Ich bin da. Gegen uns sind die marxistischen Rattenfänger. Ob sie jetzt alt oder neumarxistisch sind, ist völlig gleichgültig. Es gibt da gar keine neumarxistischen. Die stammen ja alle aus der Steinzeit. Gegen uns sind die Propheten der Konfliktstrategie. Gegen uns sind die kleinen und großen Apostel der Kulturrevolution. Ja, da sind sie wieder einmal, wie so oft seit der 68er-Revolte, alle beieinander. Die Marcuses, die Adornos, die Habermasens, diese ganzen apokalyptischen Sturmvögel der Kulturrevolution. Theodor W. Adorno bemerkte zu derartigen Angriffen 1969: Ich finde, dass eben doch die Tatsache, dass man uns nun quasi moralisch vorwirft, ihr habt diese Ideen in den Köpfen gehabt und die Studenten, die haben die dann verwirklicht und ihr Schweine, ihr identifiziert euch dann nicht einmal damit, dass das doch im Grunde dem Topos entspricht, dass der Gedanke, der möglicherweise unangenehme Konsequenzen hat, nicht gedacht werden kann. Die Konsequenzen seines Gebarens, die Störungen, die Proteste, schreibt Franz Josef Strauß nicht einmal zum Teil sich selber zu. Es gehört, heißt es im Spiegel, seit eh und je zum psychologischen Strickmuster und zur politischen Methode des Franz Josef Strauß, sich zum politisch Verfolgten zu erklären, um dann ungeniert andere zu verfolgen. In den letzten Tagen läuft in konzertierter Aktion eine Verfälschungs- und auch Verleumdungskampagne ungeheuren Ausmaßes gegen mich. Helmut Kohl haut auf dem CSU-Parteitag im Juni 1980 in die gleiche Kerbe. Die Art und Weise, wie dieser Diffamierungshetzjagd auf Franz Josef Strauß betrieben wird, erinnert mich in gespenstiger Weise an die dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte. Ich spreche es direkt aus, wie ich es empfinde. Es ist eine Art von Pogromstimmung, die jetzt in Deutschland veranstaltet wird. Pogrome wollen andere vorbereiten. Der Rechtsradikalismus breitet sich in der Bundesrepublik seit Jahren aus. Franz Josef Strauß und die CSU bagatellisieren das Problem systematisch. Herr Strauß selber hat noch 1979 über diese Wehrsportgruppe Hoffmann gesagt, zwar im Bayerischen Landtag, nachdem er von der dortigen Opposition interpelliert worden war, hat er gesagt, man soll sich doch nicht lächerlich machen, wenn gewisse Gruppierungen, Sie haben die Wehrsportgruppe Hoffmann heute genannt, durch ihre ständigen, in der Öffentlichkeit vorgetragenen Darstellungen überhaupt erst im bayerischen Bevölkerung bekannt gemacht wird. Und damit eine Bedeutung zumessen, die sie nie hatten, die sie nie haben und in Bayern nie bekommen werden. Hier ist das sehr, sehr minimisiert und runtergespielt worden. Mein Gott, wenn jemand Spaß dran hat, am Sonntag mit einem Rucksack und einem Kampfanzug mit Koppelschloss durchs Gelände zu spazieren, soll man ihn in Ruhe lassen. Hoffmann hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. Ich bin vielleicht verrückt, aber ich verstehe das nicht. Das ist alles wörtlich Strauß. In der Schlussphase des Wahlkampfes suspendiert Franz Josef Strauß während einer Kundgebung auf dem Münchner Marienplatz kurzerhand den Einsatzleiter Georg Wolf, weil der sich weigert, stoppt Strauß Transparente entfernen zu lassen. 9 Tage vor der Wahl, am 26. September 1980, verübt die neonazistische Wehrsportgruppe Hoffmann auf dem Oktoberfest einen Terroranschlag. 13 Menschen kommen ums Leben. Mehr als 200 werden zum Teil schwer verletzt. Der grausamste Terrorakt der bundesdeutschen Geschichte. Und Franz Josef Strauß versucht daraus Kapital zu schlagen, indem er Bundesinnenminister Gerhard Baum, den Unsicherheitsminister, diffamiert. Gleichzeitig hat, ehe noch die Trauerfeiern stattgefunden haben, gestern der bayerische Ministerpräsident in der Zeitung Bild am Sonntag dazu ein Interview gegeben. Dort wird er gefragt nach den Umständen dieses Verbrechens und dann antwortet Herr Strauß, der Bundesinnenminister hat schwere Schuld auf sich geladen durch ständige Verunsicherung und Demoralisierung der Sicherheitsdienste. Das sagt ausgerechnet derjenige, der wenige Tage zuvor, weil ihm nicht passte, dass in München auf dem Marienplatz Plakate aufgestellt waren, die ihn angriffen, der dort einen Polizeibeamten zur Sau gemacht hat, der dann innerhalb weniger Minuten abgelöst wurde als Polizei- und Einsatzleiter. Ausgerechnet der redet von Verunsicherung der Polizei, ausgerechnet der Ministerpräsident des Freistaats Bayern, dessen Landesregierung sich 2 Jahre lang gewehrt hat, die Wehrsportgruppe Hoffmann zu verbieten. Der Bundesinnenminister schließlich hat anfangs dieses Jahres dieses Verbot ausgesprochen. Ein Jahr lang Wahlkampf. Rudolf Augstein zieht ein Resümee. Das Großmaul aus Bayern wurde zu Bett gebracht. Die Peinlichkeit, einen Bundeskanzler zu erleben, der niemals hätte aufgestellt werden dürfen, ist von der Bevölkerung zurückgewiesen worden. Die CSU hingegen ist seit 20 Jahren eine Führerpartei und die CDU war im Begriff, eine zu werden. Eine Reise nach Moskau. Wir erinnern uns. Franz Josef Strauß am 4. Dezember 1980 im Bayerischen Landtag. So haben wir auch das Abwasserabgabengesetz, das Ausführungsgesetz zum Abwasserabgabengesetz so gehalten, dass wenigstens eine gewisse Sinngebung des Sinnlosen noch erreicht werden kann. 5 Monate zuvor, 3. Juli 1980, Deutscher Bundestag. Ich habe noch nie internationale Anregungen gehört, bei denen nicht das Echo war, sie sei konstruktiv und nützlich und man würde sie mit der gebotenen Sorgfalt prüfen. Das gehört doch alles zu dem Zeremoniell, der Sinngebung des Sinnlosen, aber nicht zu ernsthaften politischen Auseinandersetzungen. Bundeskanzler Helmut Schmidt und Außenminister Hans-Dietrich Genscher waren am 30. Juni für 2 Tage nach Moskau geflogen. Der Einmarsch der Sowjetunion in Afghanistan lag ein halbes Jahr zurück. Etliche westliche Staaten erwogen oder entschieden sich für einen Boykott der Olympischen Sommerspiele in Moskau. Strauß, bis dato noch nie in Moskau gewesen, Josef Kardinal Ratzinger wird 8 Jahre später irren, wenn er hervorhebt, Strauß sei in Moskau wiederholt zu Gast gewesen, er war es ein einziges Mal, Strauß war keineswegs guter Laune. Auf eine Zwischenbemerkung Willy Brandts, in der dieser die Dankesadresse des amerikanischen Präsidenten Jimmy Carter und des Außenministers Edmund Muskie an Helmut Schmidt verlesen hatte, reagierte er wie folgt. Ich würde gerne auf Ihre englische Feststellungen eine lateinische Antwort geben. Sie besteht nur aus 4 Worten. Das erste Wort heißt O Misericordia. Das zweite Wort heißt O Sancta Simplicitas. Das ist ja Naivität in chemischer Reinkultur, auch wenn sie aus dem Munde eines ehemaligen Bundeskanzlers vorgetragen worden ist. Genau in diese Diktion gehört ja auch das jammervolle Tauziehen, dieser jammervolle, erbärmliche Schleiertanz wegen des Ja oder Nein zur Teilnahme an den Olympischen Spielen. Nein, nein, Franz Josef Strauß war eine Laus über die Leber gelaufen. Es war zu erwarten, dass alle regierungsamtlichen Kosmetiker Tag und Nacht tätig sein würden, um aus dieser Weise einen Erfolg zu machen. Gegen eine solche Beschönigung half nur noch profunde geostrategische Aufklärung. Diese Machtpolitik, meine Damen und Herren, die hat keinen Kalender. Den Kalender schreibt der Westen. Wenn der Westen schläft, kommt die Stunde, in der wieder zugegriffen werden kann. Meine Damen und Herren, was bedeutet Afghanistan? Bedeutet eine Nähe von 500 Kilometern zum Indischen Ozean, zu dem warmen Ozean, in Reichweite der Panzer, in Reichweite der taktischen Luftwaffe. Bedeutet die Destabilisierung der arabischen Halbinsel, die hier jetzt gefangen genommen wird durch den Druck vom Norden und durch die Aufrüstung vom Südjemen her mit Kubanern, mit Honecker-Soldaten und mit Sowjetrussen. Bedeutet, meine Damen und Herren, doch auch den Sturz der monarchistisch-feudalistischen Regime und ihr Ersatz durch sozialrevolutionäre Regime. Venedikt Jerofejews Roman »Die Reise nach Petuschki« beginnt mit den Sätzen »Alle sagen, der Kreml, der Kreml. Alle haben mir von ihm erzählt, aber selbst habe ich ihn kein einziges Mal gesehen.« »Das ist doch kein dummer Jungenstreich der Sowjetunion gewesen. Das ist doch nicht so, wie wenn ein paar Lausbuben eine Fensterscheibe einschmeißen und dann Angst haben, dafür zur Ordnung gerufen zu werden.« Venedikt Jerofejew, wie viele Male schon, tausende Male, habe ich im Rausch oder danach mit brummendem Schädel Moskau durchquert, von Norden nach Süden, von Westen nach Osten, aufs Geratewohl, von einem Ende zum anderen. Aber den Kreml habe ich kein einziges Mal gesehen. Wer nicht weiß, dass die sowjetische Expansion nach Afghanistan ein logischer, konsequenter, organischer Schritt der sowjetischen Machtpolitik unter Ausnutzung der Lage in Teheran und der Ausnutzung des Weihnachtsfriedens der Welt war, der sollte allerdings besser am Sandkasten spielen, als sich mit strategischen Fragen zu befassen. Der Kreml. Der Kreml. Eine solche Reise müsste als Hintergrund die politische Solidarität der Bündnispartner haben und nicht ausredende, ausweichende Verständniserklärungen oder Entschuldigungsklimmzüge, dass es ja doch und so weiter nicht so sei. Der Kreml, der Kreml, der Kreml, der Kreml. Es wäre Ihre Aufgabe gewesen, Herr Bundeskanzler, diesen Bruchpunkt aufzuheben und die Weichen in der gemeinsamen Richtung unserer gemeinsamen Vergangenheit und der Notwendigkeiten einer gemeinsamen Zukunft zu stellen. Und das ist leider aus kurzsichtigen, aus sehr opportunistischen und auf den Wahlkampf abgestellten Gründen unterblieben. Und darum gezählt und gewogen, aber in Moskau zu leicht befunden. Der Kreml, der Kreml, der Kreml, der Kreml, der Kreml. Eine aufgewühlte Menschenlandschaft. Dass nicht die Europäer eines Tages kapitulieren und wie eine reife Frucht in die sowjetische Machtarme fallen, die sich wie eine Kraken allmählich um die ganze Welt ausstrahlen. Ich wehre mich dagegen, Herr Strauß. Erstens, dass die Sozialdemokraten Kommunisten seien, dass die Kommunisten den Untergang Deutschlands herbeiführen, dass Wehner schon immer einer war und ergo Wehner und die Sozialdemokraten und Brandt und die sozialliberale Koalition insgesamt unser Land in den Untergang führt. Ich wehre mich gegen diese Infamie. Und hier halte ich es mit Voltaire, der nicht Mitglied der CSU war. Voltaire sagte, ich werde mich so lange wiederholen, bis jeder, auch der Letzte, begriffen hat, worum es geht. In seinem Buch Entwurf für Europa aus dem Jahr 1966 stellt sich Franz Josef Strauß das Zeugnis aus, ich bin kein kalter Krieger, ich bin nicht einmal antisowjetisch eingestellt und ich ziehe nicht blind gegen den Kommunismus zu Felde. Und dann werden Sie nicht mehr gefragt werden, unter welcher Fahne Sie Ihren Militärdienst leisten wollen. Dann werden Sie nicht mehr gefragt werden. Dann werden Sie als Kanonenfutter für sowjetische Machtinteressen auf allen möglichen Schlachtfeldern Ihr Leben riskieren müssen und auch verlieren können. Der Historiker Christoph Klessmann nennt den Antikommunismus die konsensfähige Integrationsideologie der Bundesrepublik. Franz Josef Strauß fordert, nach unserer Generation darf es keinen Kommunismus mehr geben. Der Ochsensepp am 1. Mai 1946 auf einer CSU-Landesausschusssitzung: Bayern hat heute die Aufgabe, den Norden vor dem Abgleiten nach dem Osten zu schützen. Deutschland ist die Ostfront der westlichen abendländischen Kulturgemeinschaft. Diese Front darf nicht aufgerissen werden. Es geht um die Frage, ob wir eine Gesellschaft freier Menschen und mündiger Bürger bleiben oder ob wir schrittweise in ein sozialistisches Kollektiv hineinmanövriert und eingeschleust werden. Aus der Bundesrepublik darf kein muffiges, stickiges, sogenanntes Volksheim für politisch entmündigte Objekte bürokratischer Totalbetreuung werden. Ja, er hat den Russen, der Russe war schon, haben wir die Biermüssel so schön gesungen, ob der Russe über Oberammergau kommt oder nicht, das war... Das handelt sich nicht darum, über die SPD schlechthin ein Verdammungsurteil zu fällen. Das liegt mir ferne. Ich habe das nie getan. So, Sie heißen's, Kommunisten sind's. Die gehören schlicht gesagt weg. Weg gehören sie. Beim politischen Aschermittwoch 1959 behauptet Franz Josef Strauß, Willy Brandt und Waldemar von Knöringen seien Handlanger Moskaus. Konrad Adenauer hatte in einer Kabinettssitzung erklärt, es sei Gottes Wille, dass man dem Todfeind des Christentums, dem Bolschewismus, Widerstand leistet. Auf dem CDU-Parteitag 1950 in Goslar erläuterte er, dass der Druck, den der Nationalsozialismus durch Gestapo, durch Konzentrationslager, durch Verurteilungen ausgeübt hat, mäßig war gegenüber dem, was jetzt in der Ostzone geschieht. Wir steigen nicht auf die Treppe, die Herr Brandt uns hingestellt hat, um uns von ihm anpöbeln zu lassen. Wir wissen, warum er es getan hat. Diese Äußerung, dass wir ein Sicherheitsrisiko seien, ist Sowjetjargon. Das ist politische Kriegführung innerhalb der Bundesrepublik. Haben Sie da die letzten Tage gesehen, die Fernsehreklame der CDU? Nicht? Da zeigen Sie eine deutsche Schulklasse mit Hammer und Sichel. Er soll mir mal sagen, wo er das aufgenommen hat. Das sind alles Kinder von CDU-Kollegen. Haben sie im Atelier getürkt, diese Brüder, nicht? Lauter falsche 50er, nicht? Strauß, 1968 in seinem Buch Herausforderung und Antwort, ein Programm für Europa. Der Einbruch der Sowjetrussen nach Mitteleuropa ist die geschichtliche Katastrophe unseres Jahrhunderts. Klaus Stephan schaut zurück. Man zog dabei durchaus ins Kalkül, dass sich der von den Nazis entworfene Begriff des Russen als Untermensch konservieren ließ. Wer das heute bestreiten will, soll sich die Wahlplakate der Union aus den 50ern ansehen. Die Karikatur eines Russen, wie man sie nicht blöder im nationalsozialistischen Hetzblatt der Stürmer hätte finden können. Mit den Slogans »Alle Wege des Marxismus führen nach Moskau« und »Wo Ollenhauer sät, erntet Moskau«. Er trägt die Hauptverantwortung, gerade er, dass heute die SPD-Propaganda gegen mich in Wort und Schrift kaum mehr zu unterscheiden ist von der Propaganda Herrn Julius Streiches und seines Stürmers gegen die Juden in den 30er Jahren. Wo Emke erklärte, die Sozialdemokratie sei die beste Garantie gegen den Marxismus. Meine Damen und Herren, da war Julius Streicher die beste Garantie gegen den Antisemitismus. Die Propagandabilder der SPD, die Propaganda, die Hetzinserate der SPD gegen mich sind doch nur ein dummer Abklatsch der Nazi-Propaganda gegen die Juden und gegen den Jusüs sozusagen als die negative Symbolfigur. Dass der Drehbuchautor des Nazi-Propagandafilms Jud Süß, Eberhard Taubert, einst Ministerialrat und nachzulesen in der Dokumentation Die ungeliebten Dichter, ehrenamtlicher Beisitzer am Volksgerichtshof, als Berater des Verteidigungsministers Strauß in Fragen der psychologischen Kriegsführung fungierte, sei an dieser Stelle erwähnt. Das selber Tagblatt vom 31. Juli 1978 zitierte aus Straußens Rede auf dem Oberfrankentag: Man führt mit Ratten und Schmeißfliegen keine Prozesse. Am selben Tag meldete der Fränkische Tag: Mit Schmeißfliegen und Jaucheschüttern führe er keine Prozesse und gebe auch keine Antwort. Die Antwort habe Goethe gegeben, Götz von Berlichingen. Strauß auf dem CSU-Parteitag am 17. Juni 1978: Jetzt kommen sie wieder, die roten Systemveränderer, wie die Ratten aus allen Löchern heraus. Was wir in diesem Land brauchen, ist der mutige Bürger, der die roten Ratten dorthin jagt, wo sie hingehören, in ihre Löcher. Mit den Ratten und Schmeißfliegen waren unter anderem die Schriftsteller Ingeborg Drewitz, Bernd Engelmann, Walter Jens und Martin Walser gemeint. Bereits im Wahlkampf 1972 klebten Unionsanhänger Zettel auf SPD-Plakate, die eine fette, rote Ratte zeigten. Das war die Sprache des Unmenschen, die Sprache des Dritten Reiches. Am 11. September 1980 postulierte Strauß schließlich in einer Wahlkampfrede: Mit den Schreibtischtätern und Mikrofonhetzern müsse Schluss gemacht werden. Die Entwicklung in der SPD selbst macht Ihnen Sorge, das ehrt Sie, und dafür bin ich Ihnen sehr dankbar. 1976 ruft die Union zum semantischen Krieg auf, zum sprachpolitischen Stellungskrieg, wie der Linguist Erich Strassner erläutert. Der roten Semantik, in der von Frieden, Ostpolitik, eine semantische Beschwörungsformel und Reform die Rede ist, werden die Instrumente gezeigt. Freiheit und Sozialismus sind nun Schibolete bzw. semantische Gespenster, so der Sprachwissenschaftler Georg Klaus. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Dieter Lattmann bezeichnet die Lemmata Freiheit und Sozialismus als Gespensterformeln. Das andere magische Wort ist Neuostpolitik. Da tropft's von allen Seiten her, Neuostpolitik jetzt endlich. Da ist letztes Jahr ein Klima erzeugt worden, aber im Wahlkampf gesagt, das moderne Deutschland. Jetzt kommt das messianische Reich. Jetzt kommt das messianische Reich unter Wilhelm I., dem Einmaligen. Jetzt kommt das Zeitalter der goldenen Schlösser und der goldenen Berge. Jetzt kommt die Fata Morgana. Jetzt kommt das Schlaraffenland. Jetzt endlich Wilhelm mit dem Zauberstab führt uns in die Zukunft. Und was ist daraus geworden? Große Scheiße, hätte ich gesagt am liebsten. Strauß faselt von Volksfrontneigungen und ist ganz offensichtlich zunehmend ein Opfer von Zwangsvorstellungen. Übrigens, letzte Woche in Franken hat er großmäulig davon gesprochen, dass man anderen aufs Maul hauen müsse. Er hat mich in dem Zusammenhang genannt. Ich kann ihm nur den Weg zum Psychiater empfehlen. Wenn es manchen zum Hals raushängt, meine Damen und Herren, wenn man mir sagt, immer wieder, er sagt ja immer wieder das Gleiche, ja, über die kann man ja nicht immer das Gleiche sagen. Unser Staat braucht deshalb wieder eine Regierung, die unsere europäischen Partner unterstützt und ermutigt, sich gegen die Volksfront zu behaupten. Was sie brauchen, ist eine Art Treibjagdthema. Das ist alles, was sie brauchen. Das heißt, weil die tatsächliche Politik der Sozialdemokraten schwierige Probleme meistert und darin zuverlässig ist, muss ein Gespenst her. Und das Gespenst nennt die CSU-CDU Sozialismus. Das heißt, CSU-CDU möchten zurück in die 50er Jahre, in die Zeit, in der sie prophezeiten, es wäre der Untergang Deutschlands, wenn die SPD damals etwa die hessische oder die bayerische Landtagswahl gewönne. Ich gehöre zu denen, die von den Tomahawk-Hieben des großen Häuptlings damals nicht selten getroffen worden sind, wenn er auf seinen Kriegspfad ging und dann sagte, Untergang Deutschlands. Sie gehen auf Vordermann und da halten Sie den Stechschritt ganz schön ein. Mit diesem Schlagwort Freiheit oder Sozialismus soll natürlich, dem sage ich das, die SPD verketzert und verteufelt werden in einer aufgewühlten Menschenlandschaft. Naja, Wehner denkt in diesen Kategorien aufgrund gewisser Perioden seines Lebens wahrscheinlich. Dann antworten wir nicht mit gleicher Münze. Denn das wäre ein Saustall, so zu reden, meine Damen und Herren. Wer mit dieser Lügenalternative Freiheit oder Sozialismus Treibjagd machen und gewinnen möchte, der diese verlogene Nicht-Alternative zum Knüppel macht, der will das. Und wenn er es nicht will, ist er ein Mitläufer, wie wir häufig in diesem Volk Mitläufer gehabt haben, die sich dann damit herausgeredet haben. Der Strauß hat doch den berühmten Satz gesagt, rechts von der CSU darf es nichts geben. Er steht bis zu den Knien im rechten Sumpf. Wir würden vor uns selber ausspucken müssen, wenn wir nicht mehr das Wort national, und den Begriff eines legitimen Nationalbewusstseins auch für unser Volk als gerechtfertigt anerkennen würden. Wir sind eine Partei, die eine Heimat ist für alle diejenigen, die heute irre und unzufrieden sind und mit Recht an den Parteien, in denen sie bisher gewesen sind. Dafür springen wir bewusst über manche Schatten der Vergangenheit, die uns sonst angehängt hätten. Wir sind eine Partei, die dem Morgen verschrieben ist und eine Partei, die eine Sammlungsbewegung zur Rettung unseres Vaterlandes. Franz Josef Strauß, ich habe ja immer erklärt, dass ich die NPD-Wähler nicht schlechthin für Nazis halte. Der Historiker Emanuel Geis diagnostiziert 1971 bei Strauß so viele Affinitäten zum historischen deutschen Faschismus wie zu seinen zeitgenössischen Nachfahren, dass die Assoziierung seiner Person mit dem Hakenkreuz in einem rein politischen Sinn durchaus plausibel erscheint. Wir sind die modernen Konservativen und wir sind auch die geschichtlich geläuterten Nationalen. Iring Fetscher, Politikwissenschaftler. Ganz ähnlich wie die nationale Rechte in der Weimarer Zeit ununterbrochen den Versailler Friedensvertrag als Diktat und Schandfrieden apostrophierte, haben Strauß und seine bayerische Anhängerschaft den Atomwaffensperrvertrag als ein gigantisches Super-Versailles angeprangert. Ganz ähnlich wie die Nationalzeitung sieht Strauß die Kriegsverbrechen und die Verbrechen gegen die Menschlichkeit als eine Sache an, von der möglichst nicht mehr gesprochen werden sollte, weil sie doch nur zur Erpressung der Bundesrepublik diene. Bundeswirtschaftsminister Karl Schiller am 26. April 1972 im Deutschen Bundestag. Ist die CDU-CSU nicht an der Regierung, dann ist die Welt dunkelgrau und unmittelbar im direkten Marsch, Herr Strauß, auf die Volksfront begriffen. Doch, Sie haben das Wort Volksfront heute gebraucht. Herr Strauß, wenn ich Ihnen mit gleicher Münze zurückzahlen würde, dann müsste ich sagen, morgen steht so in Ihrem Antrag, in dem, was Sie morgen früh zur Wahl und zur Abstimmung stellen, auch zur Wahl, ob diese Bundesrepublik Deutschland sich auf dem direkten Marsch in die Harzburger Front befindet. Das wäre dasselbe. Jawohl. Im Herbst 1977 besucht Franz Josef Strauß Chile, jenes Land, in dem General Pinochet zufolge die Demokratie gelegentlich in Blut gebadet werden müsse. Es ist einfach Unsinn, davon zu reden, dass in Chile gemordet und gefoltert würde. Die Militärregierung in Chile ist eine autoritäre Regierung, keine totalitäre Regierung. Franz Josef Strauß im Bayern-Kurier vom 22. September 1973. Angesichts des Chaos, das in Chile geherrscht hat, erhält das Wort Ordnung für die Chilenen plötzlich wieder einen süßen Klang. die, Otto und Strauß, sogenannten Berufs-Chilenen, die vor Pinochets Mordregime fliehen, erhalten in Bayern kein politisches Asyl. Noch Mitte der 80er Jahre bekundet Franz Josef Strauß: Unser Problem ist schon an der Grenze, die falschen Asylanten zurückweisen zu können. Unser Problem ist zu verhindern, dass die einen Fuß auf den Boden setzen, das Wort Asyl rufen, dessen Bedeutung sie sprachlich gar nicht kennen, das ihnen vorher einer beigebracht hat, und dann haben sie einen Anspruch auf 3- bis 7-jährigen Aufenthalt. Und da, meine Damen und Herren, dadurch wird der Fremdenhass geschürt. Und wenn ich höre, was hier Spitzenpolitiker der SPD sagen, das sei ein Rückfall in den Nazi-Rassenwahn, das sei Fremdenfeindlichkeit und ähnliche Ausdrücke, dann muss ich sagen, die sollen einmal in einem Bezirkskrankenhaus ihr Gehirnkastel untersuchen lassen. Gute Reise in die Geschichte. Mein erstes Wort soll sein, ein herzliches Grüß Gott aus der heimlichen Hauptstadt Deutschlands. Der Ministerpräsident des Freistaats Sachsen hat leider auf diese Regierungserklärung Bayern, ja, die Wende in der Geschichte, nicht? Meine Heimat hieß in der Weimarer Republik Freistaat Sachsen. Genauso Freistaat Thüringen, nicht? Ob das, na, lassen Sie mich doch mal ausreden, Sie Tüffeltoffel da. Jetzt ist es umgekehrt, nicht? Jetzt gibt es einen Freistaat Bayern. Ist in Ordnung, so dreht sich das Karussell, nicht? Ist gut. Ich habe keine Heimat mehr. Sie haben sie und die ist jetzt Freistaat. Ich wünsche Ihnen gute Reise in die Geschichte. Wer heute an Bayern denkt, wer die Farbe weiß-blau vor Augen hat, den weiß-blauen Himmel, sei es in Natur, sei es in seiner Fantasie, sind, der denkt doch nicht an die SPD. Das erscheint ja fast wieder natürlich. Und es sprach der Herr: Was willst du mit deiner Rechtsklauberei? Du wirst schon schauen, wie weit du damit kommst, wenn die Russen kommen. Ich bin die CSU. Die CSU ist der Staat, also bin ich der Staat. Das schönste Amt, das ein Politiker nach meines Erachtens in Europa haben kann, ist das Amt des bayerischen Ministerpräsidenten. Und der Herr sprach: Wo wir sind, ist oben. Die einen machen die Probleme und wir in Bayern lösen die Probleme. Und der Herr sprach weiter: Konservativ sein heißt, an der Spitze des Fortschritts zu marschieren. Eine geistige Führung erfüllt ihre Aufgabe nicht, wenn sie nicht ein Monopol beanspruchen würde. Alles, was ich will, ist, dass immer der Schwanz mit dem Hund wedelt, sozusagen. Der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Denn Bayern ist das schönste Land der Welt. Und der Herr sprach: In Bayern gehen eben die Uhren anders. Und es schrieb Riel Heise in dem Opus CSU, die Partei, die das schöne Bayern erfunden hat, die Politik, die die bayerische Weltpartei betreibe, sie trage aber balkanesische Züge. Es gibt so schöne Ausdrücke, Nepotismus oder Byzantinismus, weil es gab ja sehr viele Leute, die gekatzbuggelt haben. Und wenn eine Macht so lange eben besteht, dann ist es klar, dass sich Leute andienen und bereit sind, dafür was zu tun, weil sich diese Verfilzung zwischen Bürokratie, aber auch bestimmten Geschäfts- oder Lobbyisten und so weiter, alle, die dann da drin sitzen, die alle in dieser Suppe sind, das wird halt dann ein Biotop. Und es schrieb Wilhelm Schlötterer, CSU-Mitglied und oberster bayerischer Steuerfahnder AD. Verfassung war das, was Strauß wollte. Das Recht war Strauß gleichgültig. Es war immer dasselbe. Sobald Strauß Macht in die Finger bekam, missbrauchte er sie. Und der Herr sprach: Manchmal muss man Wege gehen, deren Hintergründe und Ziele nicht auf dem Marienplatz in München öffentlich dargeboten werden können. Und es sprach aber ein CSU-Vorstandsmitglied: Es ist ein Heldenkult, wie unter Stalin. Und es ward gesagt in der Zeitung Die Zeit: Der staatsmonopolistische Kapitalismus, die Verflechtung von Staat, Partei und Industrieinteressen, hat in Bayern Methode. Und der Herr sprach: Wer diese unerträgliche Verquickung von Staatsamt, Parteiamt, Wirtschaftsamt, Fründenverteilung gewissermaßen zu einer parteipolitischen Dauertätigkeit erhebt. Der mag sich allerdings wundern, wenn keine Schmiergelder gezahlt werden. Und es war Friedrich der Große, der sagte, ein Minister hat, sobald seine eigenen Interessen in Frage kommen, stets Nebenabsichten. Er besetzt alle Stellen mit seinen Kreaturen, statt verdienstvolle Leute zu befördern, und sucht sich durch die große Zahl derer, die er an sein Schicksal kettet, auf seinem Posten zu befestigen. Man hat Posten verteilt, man hat getungelt, man hat Kumpanei getrieben, man hat den einen nach vorne geschoben, den anderen abgeschossen, man hat Figuren von zweitrangiger Bedeutung vorgeschoben. Und es war Friedrich Zimmermann, der sagte, ich war oft dabei, wenn in einem Nebenzimmer so ein dickes Kuvert überreicht wurde, ohne Quittung, ohne alles. Ob Strauß sich das Geld privat in die Tasche steckte oder nicht, war denen völlig wurscht. Und der Herr sprach, man muss einige wenige Grundsätze haben und diese elastisch handhaben. Und der Herr sprach weiter, meine Glaubwürdigkeit kann ich selbst nicht allzu hoch einschätzen. Frühzeitige Geschäftelhuberei oder Arbeit war Gerangel um Ämter, ist mir nach 37 Jahren politischer Tätigkeit noch widerlicher geworden, als es jemals zuvor schon war. Und es sprach das Landgericht München Aktenzeichen 180680-64. Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass ihm der Geruch der Korruption anhaftet. Ein Mann nimmt sich einen Staat, um seine Geschäfte zu machen. Und es schrieb in sein Tagebuch der Schatzmeister der Bruderpartei, Walter Leißler-Kiep, erstaunliche Dinge über das Entstehen des FJS-Vermögens. Und es sprach Rudolf Schöffberger von einer Partei des Namens SPD. Salve Imperator Maxime, viva Pater Optime. Das heißt, Airbus-Vorsitzender ist er. Waffenhandler ist er, en gros und en detail. Und im Nebenberuf bayerischer Ministerpräsident, wenn er nicht besoffen ist. Und der Herr sprach, Sie brauchen sich über die Versorgung meiner Person und meiner Familie keine Sorgen zu machen. Diese Frage ist bis zum Einmarsch der Roten Armee weitgehend geregelt. Und er sprach weiter. Ich bin, auch wenn ich nicht im Genuss einer Bundesministerpension bin, unabhängig. Ich bin es auch dann noch, wenn ich nicht Millionär bin. Und alles, was hier an Legenden gebildet worden ist, das können Sie ruhig zu dem Begriff Lug, Trug und Schwindel rechnen. Und der Herr sah an alles, was er gemacht, und siehe, es war sehr gut. Denn er herrschte nach den Gesetzen, die Machiavelli erlassen. Und also wusste er, dass man die Menschen entweder verwöhnen oder vernichten muss. Denn für leichte Demütigungen nehmen sie Rache. Für schwere können sie dies nicht tun. Und es endete aber alles doch anders, als der Herr es sich hatte gewünscht. Das Biotop kippt, weil es keinen Zulauf mehr kriegt und keinen Abfluss hat und dann reinigt sich nichts mehr und dann fängt es an zu stinken. Kommunisieren, bolschewisieren und ein Verbrechen gegen das Volk. Wenn es überhaupt um vergangene Jahre geht, dann doch nur um die Aufzeigung jenes geradlinigen Weges, der mit dem Eintritt in die NATO begann, der noch früher begann auf dem Petersberg, als der Kanzler hinter dem Rücken von Kabinett und Parlament die deutsche Aufrüstung anbot, der dann überging zum Eintritt in die NATO. Und jetzt die nächste Stufe sind die Atomwaffen. Im Februar 1952 findet in Bonn eine Demonstration gegen die Remilitarisierung statt. Am 7. des Monats hält der Abgeordnete Franz Josef Strauß im Bundestag jene Rede zur Wiederbewaffnung, die ihn schlagartig berühmt macht. Er setzt, mit dem Soziologen Max Weber gesprochen, die Macht der demagogischen Rede mit allem Nachdruck ein. Das Gewitter von Korea hat den Vorhang zerrissen vor dem wirklichen Zustand auf der Welt und hat die freien Völker vor die Entscheidung gestellt, ob sie einzeln nach und nach von dem bolschewistischen Sog verschluckt werden oder ob sie ihre Kräfte vereinigen wollen, um dieser Entwicklung auf der Welt Einhalt zu gebieten. Ich würde, so gern ich die beiden zusammen sprechen sehe, Herrn Dr. Adenauer und Herrn Dr. Schumacher, nicht gerne hinter Stacheldraht im Ural sich darüber unterhalten sehen, was sie hätten tun sollen im Frühjahr 1952. Wie ein Panzer brach er aus dem Unterholz hervor, alles, was sich ihm in den Weg stellte, niederrollend, bescheinigte die FAZ dem Shootingstar. Am 10. Juli 1952 legt er in der mehrtägigen Debatte über einen Beitrag der Bundesrepublik zur Europäischen Verteidigungsgemeinschaft nach. Es ist immer ein Ziel der kommunistischen Politik, seit der Ausgangslage nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen, Deutschland zu kommunisieren, ein im gegenwärtigen Zustande sich selbst überlassenes Europa, das keine militärische Kraft nennenswerten Umfanges mehr aufweisen kann, würde durch innere Zersetzungstätigkeit und äußeren Druck in der Lage des Kaninchens vor der Schlange einem unausweichlichen Schicksal entgegensehen, nämlich der Bolschewisierung. Franz Josef Strauß werden von Kanzler Adenauer im Folgejahr die ersten höheren Weihen eines Bundesministers für besondere Aufgaben verliehen. 1955, als 40-Jähriger, wechselt er dann endlich auf einen ihm gebührenden Posten, auf den des Bundesministers für Atomfragen. Die Atomkraft kann die Menschheit in ein neues, sicherlich kein goldenes, aber ein besseres Zeitalter führen, wenn sie des Dämons der Atomkraft Herr werden kann. Merken Sie sich eines, solange ich Kanzler bin, werden Sie nie Verteidigungsminister. Adenauer indes gibt, Strauß hatte Theodor Blank, den ersten Verteidigungsminister des Landes, monatelang kujoniert, im Oktober 1956 nach. Als Verteidigungsminister forciert Strauß seine klandestinen Bemühungen, die 1955 gegründete Bundeswehr gegen alle Widerstände aus der Bevölkerung und der Wissenschaft mit Atombomben auszustatten. In der tagelangen, erbittert geführten Bundestagsdebatte über Landesverteidigung lügt er im März 1958 das Blaue vom Himmel herab. Wir wollen doch keine Ausstattung der Bundeswehr mit Atomwaffen, damit in die deutsche Nationalarmee in die großdeutsche Zukunft marschieren kann oder ähnliches. Wir wollen keine Atomwaffen in deutschen Händen. Fortan verstrickt sich Franz Josef Strauß in einen Skandal nach dem anderen. Unter anderem in die Fiebach-Skandale und den Onkel Alois. Alois Onkel Brandenstein, einem engen Freund der Familie Zwicknagel, soll Strauß im Zuge von Rüstungsgeschäften Provisionen zugeschanzt und ihn somit zum Millionär gemacht haben. Als Treuhänder der Finanzbau AG, kurz FIBAG, muss sich Strauß der Vorwürfe erwehren, am Bau von Unterkünften für amerikanische Soldaten mitverdienen zu wollen. Theodor Eschenburg ernennt Strauß zum Minister Legibus Absolutus. L'État, c'est Strauß. Vorläufiger Höhepunkt seines Wirkens. Der größte Rüstungsskandal der BRD-Geschichte, die Starfighter-Affäre. Die Zeit in der Rückschau von 1956 bis 1962 schusterte Strauß dem Rüstungskonzern Bölko den Auftrag zu, das Kampfflugzeug Starfighter für die Bundeswehr zu bauen, mit einer Lizenz des amerikanischen Herstellers Lockheed. 917 Starfighter rollten bis 1975 aus den Hallen in Ottobrunn. 269 stürzten später ab. 110 Piloten starben. Wir können nicht auf die Frage F-104 sagen, nein. Mit Rücksicht auf unsere Testpiloten scheiden wir dieses Waffensystem von vornherein aus. Strauß wollte mit allen Risiken, die er damals auch gesehen hat, vor allem die Risiken für die Piloten, dass wir den Sprung wagen in ein vollkommen neues technologisches Zeitalter. Sagt Gerd Schmückle, der damalige Vertraute und Pressesprecher von Strauß. Hat Franz Josef Strauß von Lockheed Schmiergelder eingesteckt? Sein alter Kumpel Ernest Hauser gab im März 1976 preis. Die Zahlungen wurden dann schon nach Koblenz geschickt, von dort auf ein Lockheed-Schweizer Konto gezahlt und von diesem Lockheed-Schweizer Konto auf ein Schweizer Konto eines Lockheed-Vertreters in der Schweiz, der es dann auf ein uns genanntes Münchner Bankkonto weiterzahlt. Ich bekam die Nummer des Kontos von Herrn Strauß. Von Konrad Adenauer stammt der Satz, wenn einem so die Affären nachlaufen wie dem Herrn Strauß, da muss was dran sein. Das kommt nicht von allein. Die Spiegel-Affäre, die Strauß-Affäre hätte heißen müssen, macht den bundespolitischen Ambitionen des, laut Willy Brandt, Selbstverteidigungsministers im Dezember 1962 schließlich den Garaus. Für 4 Jahre. Strauß hatte Ende Oktober Rudolf Augstein und Spiegelredakteur Konrad Ahlers, wahrscheinlich von Konrad Adenauer gedeckt, wegen des angeblichen Verrates militärischer Geheimnisse inhaftieren lassen. Er hat die Weisung an Herrn Oster gegeben, die Festnahme von Herrn Ahlers zu veranlassen. In der Fragestellung steckt eine Behauptung, die in dieser Form wohl nicht zutrifft. Ich habe mit der Ingangsetzung des Verfahrens und mit den Amtshandlungen des Verteidigungsministeriums nichts zu tun. Lüge heißt in Kenntnis der Wahrheit, also bewusst die Unwahrheit zu sagen. Wer war das gewesen, der hinter dem Rücken des Justizministers die Organe der faschistischen Franco-Diktatur in Spanien dazu gebracht hat, deutsche Journalisten im Ausland zu werfen? Offenbar ist auch hier so verfahren worden. Das ist, das ist etwas außerhalb der Legalität. Rudolf Augstein im Nachhinein über das Machttandem Adenauer und Strauß. Wenn das Regime fortgedauert hätte, wäre es kein demokratisches geworden. Es wurde erst eins, als er weg war, und Strauß auch. Das wollen wir mal klarstellen. Konrad Adenauer hatte sich im Washingtoner National Press Club zur Spiegel-Affäre während des laufenden Verfahrens wie folgt geäußert. Ich war schmerzlich davon berührt, dass man in den Vereinigten Staaten davon gesprochen hat, das sei ein Gestapo-Geist oder Gott weiß was. Landesverrat ist ein Verbrechen gegen das Volk. Und Franz Josef Strauß sagte, ein halbes Jahr nach seiner Entlassung in einem Interview mit der israelischen Zeitung Haaretz, der Spiegel ist die Gestapo des heutigen Deutschlands. Es gibt dort tausende von Personalakten. Wenn man die Nazi-Vergangenheit Deutschlands betrachtet, so hat fast jeder etwas zu verheimlichen. Das ermöglicht Erpressungen. Ich war gezwungen, dagegen vorzugehen. Schlussakt. Im Trend bin ich immer richtig gelegen. Seltsam ist Prophetenlied, doppelt seltsam, was geschieht. In meinem Leben gibt es weder rote Flecken, noch dunkle Punkte, noch weiße Stellen. Ich bin von der Richtigkeit meiner Sache überzeugt. Aber kein Heerführer ist stärker als die Qualität seiner Streitkräfte. Thomas Schuler. Er hat keine Grenzen akzeptiert. Was bleibt? Er hat die CSU zur erfolgreichsten Partei Mitteleuropas gemacht. Freunde zu haben, ist das eine Schande bei uns in der CSU. Und deshalb, saludos, amigos. In welchem Staat leben wir denn eigentlich? Aus der Partei der Steinewerfer, der RAF-Sympathisanten und von den Stasi-Kommunisten lassen wir uns nicht Anstand und Moral vorhalten. Alexander Kluge, er hat in Fehler investiert. Ich hätte mich viel karrierekonformer verhalten können, wenn ich anpassungsfähiger gewesen wäre, opportunistischer gewesen wäre und gefälliger gewesen wäre. Sebastian Haffner, nichts hat er eigentlich bewegt. Hans Leyendecker, vermutlich war er auch der Beste und der Gefährlichste. Jemand, der nach Macht strebt, ist potenziell ein gefährlicher Mitmensch. Kurt Scheel, Strauß blieb ein Leben lang Politiker, wurde nie ein Staatsmann. Diese abendländische, diesen Bogen, den hat der schon heraus gehabt. Also das sollte man ihm wirklich um Gottes Willen nicht nehmen. Von Hosiana bis zum Kruzifige ist in der Politik kein allzu weiter Weg. Franz Heubel zum 60. Geburtstag von Franz Josef Strauß. Du bist ein Herkules der Geschichte. Rudolf Augstein in seinem Nachruf. Er sah sich als einen Herkules. Er sprach von sich als von einem Herkules, der nun schließlich nicht die ganze Weltlast auf seinen breiten Schultern tragen könne. Sich selbst einzuschätzen, blieb Strauß auf immer verwehrt. Er war ein Mann mit Eigenschaften, er war ein Mann mit Kanten, er war ein Mann mit Ecken, er war auch ein Mann mit Schatten. Aber da kann ich nur sagen, all das hat der Himalaya, der Maulwurfshügel hat es nicht und Strauß war der Himalaya. Klaus Roller, die Aura des Regressiven und Atavistischen, die Charakterisierung als Zwangsneurotiker und politischer Psychopath beantworten die unerforschliche Frage, welches denn die innersten Sehnsüchte waren, die im Herzen dieses Mannes schlummerten. Wobei vielleicht es einem tiefen Psychologen besondere Rückschlüsse ermöglicht, dass zu den größten automobilistischen Vergnügen für mich das Befahren alpiner Pässe gehört. Klaus Stephan, Schmidt hat bei Marc Aurel Demokratie gelernt, Strauß bei Konrad Adenauer. Ich halte mich an ein Gebet der Kirche, das ich schon als Ministrant mit zunehmender Lateinkenntnis verstanden habe, nämlich licet peccaverit, tamen non negavit, sed eum credidit. Er mag gesündigt haben, aber er hat Gott nicht geleugnet, sondern an ihn geglaubt. Wilhelm Schlatterer, das Prädikat, er sei ein Vollblutpolitiker gewesen, er habe regiert wie ein barocker Fürst, verharmlost den Mann. Es gibt keinen Zweifel, er war durch und durch skrupellos. Im Übrigen weiß ich als Politiker genau, dass ich erst bei meiner Grabrede erfahren werde, wie gut ich gewesen bin, dass ich aber bei jedem Wahlkampf höre, wie schlecht ich bin. Ich sage einmal, auch die Kirche drumherum damals noch in der Strauß'schen Zeit, weißt du, auch da war ja auch das Katholische und diese Typen, die er um sich gesammelt hat, das war alles wunderbar Kasperltheater, live, wunderbar.